Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil unseres Ende des Jahrescasts. Und zwar die Durchgespieltliste. Oh, was ein Spielejahr. Was ein fantastisches Spielejahr. Es sind so dermaßen viele, dermaßen geile Games dieses Jahr erschienen. Wir haben einen Haufen durchgespielt. Natürlich auch ältere Sachen, weil wir haben gesagt, auch ältere Sachen kommen auf unsere Liste. Und da ich das wie immer nicht alleine zelebrieren möchte, habe ich meine zwei besten Freunde eingeladen. Und zwar einmal der Markus. Hallo Markus. Hallo. Und einmal der Jürgen. Hi Jürgen. Servus, hallo. Ah, was sagt ihr zu dem Spieljahr dieses Jahr? Gigantisch. Ich brauche mehr Zeit. Ein Jahr ist zu wenig. Ja, das ist so ging es mir auch tatsächlich. Es ist so dermaßen viel Zeug rausgekommen. Also dieses Jahr war wirklich wieder insane. Und wir haben nicht mal GTA 6 gekriegt dieses Jahr. Also krass. Das kommt vermutlich erst in 2030. GTA 6 wird die Leute sowieso nur enttäuschen, so eine hohe Erwartungshaltung, wie die Leute also, haben. GTA 6, ich vermute, bin froh, dass ich nicht noch ein Flop-Spiel habe, das ich rausstreichen muss. Nice. Wir sind hier, um Videospiele zu zelebrieren. Dieses Jahr haben wir einiges durchgespielt. Meine Liste ist dieses Jahr auf 47. 47 haben sie selbst gezählt. Ich liebe diesen Joke. Wie schaut's bei euch aus? Wie schaut's bei dir aus, Jürgen? 32. 32, das ist eine gute Zahl, richtig, ja. Aber derjenige, der uns bitte dieses einmal Jahr den roten Teppich ausrollen mit Fanfare, bitte. Einmal kurz den roten Teppich ausrollen. Leck mich am Arsch, Markus. Wie viel hast du durchgespielt? Bitte sag es den Leuten. Muss ich sagen? Ja. Sag es. Hau raus. Also, wenn ich das Spiel, das ich nicht durchspielen konnte, weglasse, sind es 75 Stories, die ich beendet habe. Und 76, wenn ich Traveler's Rest, das ohne Story 66 Stunden gespielt wurde, mit reinnehme. 76! Vor zwei Jahren waren wir beide bei 52. Und haben wir da schon gesagt, das ist zu viel. Das machen wir nie wieder, das machen wir nie wieder. Das machen wir nie wieder. Im zweiten Man muss Teil, auch dazu sagen, Tops und Flops, da werden wir merken, wer dafür verantwortlich ist. Das sind Lügen, Täuschungen, ich weiß nicht, wovon du redest. Auf jeden Fall, es ist eine riesengroße Anzahl. Das Witzige ist, der gute Markus ist jetzt zum zweiten Mal Vater geworden. Gratuliere übrigens nochmal an dieser Stelle. Dankeschön. Ihr seht ja, wie viel Angst ich davor hatte, nicht mehr zum Zocken zu kommen. Das war einer der Gründe, glaube ich, warum du so dermaßen losgelegt hast. Das war ja nicht mehr normal. Also da habe ich mir gedacht, so fühlt sich das also an, wenn ich das bei euch die ganze Zeit mache. Weil aber ich muss sagen, ja, aber er hat sich auf ein ganz neues Level angehoben. Das ist aber so brutal. So zweimal die Woche, ich habe das durchgespielt. Aber ich muss sagen, es hat sich was Signifikantes geändert in diesem Jahr im Vergleich zu den 52 Spielen. Was ich habe um 60% weniger WoW gespielt. da sehe ich mal, wie viel Zeit da eigentlich reinfließt sonst. Das ist wahr, ja, das stimmt, ja. Es ist schon trotzdem krass, wie viel es war. Vor allem zu uns sagt er noch, ja, wenn ich dann zweites Mal Vater bin, dann habe ich ja nicht mehr so viel Zeit, deswegen muss ich jetzt nachlegen. Nachlegen? Du hast nicht nachgelegt, du hast nachgetreten. Hey, seit Geburt sind es auch nur, Moment, 9 Spiele gewesen. Im Vergleich zum restlichen Jahr war das brav. Und es waren alles kurze Titel. Das war in 3 Monaten, Markus. Aber das waren kurze Spiele. Es ist schon krass gewesen, absolut. Wir sind hier, wie ihr wisst, sind wir absolute reiche Kacknerds, die einfach angeben, dass sie so viel Zeit haben, obwohl wir tatsächlich alle Jobs haben und es trotzdem geschafft haben. Auch, wie gesagt, Markus mit 2 Kindern, so unglaublich viel durchzuspielen. Und es ist halt unser Leben, unser Hobby. Was ja, soll, machen, es soll uns nie jemand wieder sagen, ja, ich habe keine Zeit dafür. Ja? Ja, richtig. Ah, genau. Man schafft es mit anstrengendem Job und 2 Kindern auch. Andere gehen saufen, machen Partys, ziehen um die Häuser, ballern da ihr Geld hinaus, gehen auf die Wiesen. Wir zocken. Und wir spielen einfach Videospiele. Videospiele sind unser Leben, Videospiele sind unsere Kultur. Wir lieben Videospiele, deswegen sind wir hier. Sind deswegen haben wir einen bescheuerten Videospielkörper. Wir sind Videospiele. Wir sind John Videogame. Ha, genau. Perfekt. Absolut. Ah, großartig. Man muss natürlich sagen, dieses Jahr ist einiges an geilen Shit rausgekommen. Ich habe auch einige Sachen, also ältere Sachen durchgespielt. Wer möchte anfangen? Soll ich anfangen? Soll Markus anfangen? Die einfache Frage ist, fängt der mit der kürzesten oder der längsten Liste an? Das ist die Frage. Ich bin das Mittelkind. Ich bin direkt dazwischen. Ja, richtig. Du bist das unbeliebte Mittelkind. Richtig. Yay! Das Kind, das ignoriert wird. Fuck yeah. Hey, nichts gegen Mittelkinder. Nee, fang ruhig an, Markus. Das wird sowieso der längste Part. Oh Gott. Ja, Markus würde sagen, fängst du tatsächlich an, ja. Noch kurz die Kehle anfeuchten. Ich mach's auch kurz. Auch wenn es echt leicht ist. Kein Problem, wir spulen dann zu unserem Part immer vor. Kein Problem. Genau, also einfach dann Skip. Angefangen hat es ja noch recht ruhig, ne? Ich habe mit so einem kleinen Titel wie Infinite Wealth angefangen. Den habe ich aber auch aus dem letzten Jahr noch mitgenommen. Da habe ich so 10 Stunden im letzten Jahr angefangen und die restlichen 60 in dem Jahr. Du hast dich ja hauptsächlich damit verbracht, die Insel aufzubauen. Das war das war so göttlich. Aber Moment, ich will gar nicht mehr drüber verlieren. Kommt alles noch. Dann tatsächlich sehr viel Traveler's Rest. Wie schon erwähnt, 60 Stunden da reingeballert. Holy moly. Für das, dass es keine Story bisher gibt, weil es ein Early Access Titel ist. Das ist dieses, du hast einfach nur, du baust deine Dings auf, oder? Wie heißt es? Du baust nur die Taverne mit Unterbringung auf. Schlafplatz. Richtig, ja. Und es züchtet so viel. Und dann so ein typischer Titel danach gleich mit, ich habe gar nichts zum Zocken. Ach, PSN-Sale, Carrion. Cool, ich darf ein Monster spielen, das ausbricht. Total geil. Ich habe die Story geliebt. Und ja, das Ding hat auch wirklich Story. Und das ist für mich so Metroid Light gewesen. Dann wieder so ein kurzer Titel, Metaphor Re Fantasio. So, ganz schnell, kurz, so an einer Hand. Kurz mal so. Ein ganz kurzes, schönes Game. 70 Stunden. Dann wieder was für Collector. Und holy, ihr wisst, Jungs, wie ich da ausgerastet bin. Erst Suikoden 1. Oh ja. Direkt darauf Suikoden 2 hinterhergeballert. Und ich hab's nicht geschafft, alle zu bekommen. Das ärgert mich bis jetzt. Wie viel haben dir gefehlt bei den? Du hast ja 100 Leute, die du sammeln kannst, glaube ich. Ja, ich glaube 3-4 Leute haben mir gefehlt. Krass. Ja, ich hab zu spät mit dem Guide angefangen. Dann, gut, die nächsten 3 Titel, die gehen in einem Rutsch, genauso wie ich sie auch gespielt habe. Age of Mythology, alle 3 da zu dem Zeitpunkt noch enthalten in Kampagnen. Ich nehme jetzt eins von später im Jahr auch vorweg. Die Säulen der Götter, die habe ich nämlich dann auch noch gleich nachgezogen. Und war es genauso wie damals? Oh, es war mir zu kurz. Säulen der Götter war zu kurz. Deswegen lege ich gerade so viel Wert drauf, dass ich irgendwie schnell noch dieses Spear of irgendwas nachspielen kann, was jetzt neu rauskam, ob die länger ist. Aber sie haben so viel Liebe da reingesteckt, ich kann es nur empfehlen. Deswegen war es mir ja wichtig, alle nacheinander zu spielen, ob sie das gleiche Gefühl haben. Ja, und wenn man schon in so Trilogien drin ist, dachte ich mir, Mass Effect hast du lange nicht mehr gespielt. Hey, du könntest ja mal wie heißt sie, die blaue daten? Die Liara. Du immer nimmst, Stefan. Liara, danke. Liara. Es ist wieder Tali geworden. Ja, ich bin einfach ein treuer Kerl, ne? Sehr gut. Und tatsächlich dann in 1, 2, 3, also in allen 3 Teilen durchweg bei Tali geblieben. Und das nächste Spiel, um eine Taktik, weil ich war ja bisher noch nicht taktisch unterwegs, da ist Stefan dann dafür verantwortlich. Das Symphony of War Nephilim Saga. Ich kann es empfehlen, kauft es. Denn durch dieses Spiel habe ich das Folgespiel, das ich danach durchgesuchtet habe, gekauft. Dark Deity. Auch so ein grandioses... Da gibt es 2 Teile von mittlerweile. Da gibt es einen zweiten Teil. Den habe ich mir noch nicht geholt, weil er noch komplett auf Englisch ist. Aber das wäre mir egal. Ich warte auf den Sale, bin ich ehrlich. Steam Sale, wann kommst du mit dem zweiten Teil? 18. Dezember. Alles klar. Dann weiß ich, wann... Was auf der nächsten Liste steht. Und ich habe es endlich geschafft, ein Spiel durchzuspielen, an dem ich seit... Gott, ich glaube schon fast einem Jahrzehnt bin. Ich habe es von vorne angefangen und durchgesuchtet Final Fantasy Zero. Und um die dann rauszulassen, tatsächlich Robocop hinterher. Robocop war cool. Robocop war super. Es war der dummer Film. Dummer Shooter. Ja. Einfach nur ein dummer Shooter, aber es hat Spaß gemacht. Und dann auch ein bisschen Erzählspiel, weil da ich ja vor lauter Zocken nicht mehr zum Filmisch gucken kam, dachte ich mir, ja, dann spiele ich die Filme halt. Und Stefan hat ja immer schon die Batman-Teile, also habe ich Batman Arkham Knights hinterher geballert. Du hast Arkham Knights gespielt? Ich glaube schon, dass das Arkham Knights war, oder? Dieses Erzählspiel, war das Arkham Knights? Nee, das waren die Telltale-Games. Die Batman Telltale ist das, ja. Oh, wie heißt denn das dann? Genau so. Das erste. Ja, Batman Telltale, ja, richtig. Batman Telltale nur? Weil ich, ich habe zwei gespielt. Und beim ersten hatte ich hier irgendwas mit Arkham stehen. Aber gut, dann ist das der erste Teil. Der später kommt dann tatsächlich. Das war's. Ich muss kurz das Blatt wenden. Batman Enemy Within. Genau, so hieß der zweite. Den nehme ich auch gleich. Ja, das sind die Telltale Games, ja. Genau. Die sind gut. Die zwei habe ich auch noch durchgeballert. Halt nicht in genau der Reihenfolge. Jetzt muss ich die Chronologie nur kurz verlassen. Weil das eine Anfang des Jahres und das Enemy dann Ende des Jahres. Ja, und Taktik darf nicht zu kurz kommen. Drum nochmal Persona Taktika hinterher geschossen. Wir hatten ja dieses Jahr sonst kein Persona. Das war der fünf Taktiks, ne? Ja, richtig. Ja. Und dann auf ewiges Flehen von dir habe ich mal ein Mirror's Edge rein Catalyst. Ja, das ist der zweite Teil. Also ja, das Remake, der zweite Teil. Hab ich dann einfach durchgezogen. Nicht so begeistert gewesen, habe ich schon gehört. Wir reden noch drüber. Oh. Dann tatsächlich Anno Mutation. Was ein geiler Titel. Das war super. Das war super. Das ist ein schönes Indie-Game. Richtig schönes Indie-Game. Und dann habe ich mich tatsächlich eingestimmt mit Nostalgie auf einen Titel, wo ich mich gefreut habe, in dem ich Kolona 1 und 2 gespielt habe. Um so ein bisschen Retro-Style, Retro-Charme zu spielen. Um dann mich Kolona. Luna hinzugeben. Was ist Kolona? Kolona ist so ein Jump'n'Run. Mit dem Klonoa, also es ist mit so einem schwarzen Hasen, mit dem, wo du. Genau. Das ist auch so ein Leuchtebild. Ah, jetzt. Ja, jetzt. Und dann Luna. Oh, Luna war Luna ist ein krasses Game, krasses altes JRPG. Oh ja. Und weil ich natürlich auch Pokémon-Spiele mag, aber naja, Pokémon halt nicht das bietet, was ich gerade brauche, habe ich mir Koromon noch gegönnt und auch durchgezogen. Und das war tatsächlich cool mit so täglichen Einlog-Belohnungen. Das heißt, ich habe es gar nicht am Stück gesuchtet, sondern immer so pro Tag 1-2 Stunden ausgelockt, nächster Tag wieder rein. Wie heißt das, was du mir gesagt hast, Jürgen? Oh, den Namen habe ich gerade wirklich nicht. Da gibt's eins, das sieht aus wie Game Boy Color Pokémon. Ja. Ja. Das sieht richtig gut aus. Ich habe es auch schon angespielt. Das ist ziemlich cool. Ja. Also wenn ihr mal den Titel habt, gern rüber, weil Koromon hat jetzt viel Spaß gemacht. Schick ich dir später, erinnert mich nur einer dran. Ja, weil das war auch so richtig Pokémon-Style, total geil, nur hat das so halt... aber mehr Pokémon als das, was ich da gefunden habe, gibt's nicht. Ja, das stimmt. Ich habe das Stefan gezeigt, der ist aus allen Wolken gefallen. Das ist Pokémon, nur halt nicht mit den Pokémon. Es sieht wirklich genauso aus, es ist total gruselig. Ja. Dann bin ich gespannt, weil ich fand, Koromon ist schon sehr nah dran gewesen. Wirklich verflucht nah. Aber gut. Dann habe ich danach tatsächlich hinterhergezogen Nice Day for Fishing. Oh, das war das von diesen YouTubern, ne? Oh, ja. Ich mag ja die YouTuber tatsächlich. Das ist so Viva la Dirt League. Die höre ich einfach gern ab und zu. Und dann habe ich gehört, dass die mit Balin ein eigenes Spiel rausbringen. So ein Run-in-Gag-Charakter. Und das habe ich gleich durchgezogen. Instant durchgesuchtet. Geil. Haben sie richtig einen guten Titel gelandet. Um danach in Luna 2 zu versinken. Plus dem Epilog, aber ja. Da waren wir bei dir, als du Luna gespielt hast, weiß ich noch. Ja, aber den Epilog, der hat's in sich. Also der knüppelt nochmal, den könntest du eigentlich als eigenen kleinen Titel locker noch selbst mit erwähnen. Und dein Top-Titel des letzten Jahres habe ich danach gespielt, Stefan. Alan Wake 2. Ah. Die Musik, dieser Musikakt. Der war so geil. Der ist mir so unter die Nägel gegangen. Aber reden wir noch drüber. Liebe es. Nicht so viel, sehe ich gerade. Wir reden nicht so viel drüber. Und dann ein Titel, in dem ich jetzt nur wirklich den Titel nenne, weil da möchte ich, da glaube ich, reden wir alle noch drüber. Clair Obscur. Warum sollten wir darüber reden? Das ist doch nur ein kleines Indie-Game also gewesen. Ich weiß nicht, ist irgend so ein Indie-Game von irgendwelchen Franzosen. Ich habe keine Ahnung, das ist Doppel-A-Titel, aber wir reden doch drüber. Und dann Duck Detective, also genauso ein Indie-Titel wie Clair Obscur. Das ist cool, Duck Detective ist witzig. Aber Salami, also noch nicht das Ghost-Ding. Und ich mochte den Humor einfach. Der Toastbrot-abhängige Detective. Geil. Das ist super. Ja, und dann tatsächlich habe ich so ein Game gespielt, das eigentlich nur für seine Optik, glaube ich, da ist. Zumindest mehr konnte ich daraus nicht erkennen. Fanservice the Game Stellar Blade. mehr kann ich da nicht daraus erkennen. Es ist Fanservice the Game. Der Soundtrack ist fantastisch in diesem Game. Das Kämpfen ist cool. Die Story ist sehr near-like und das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das Spiel großartig. Also ich habe nur in Erinnerung, wie ich permanent nach irgendwelchen Outfits gejagt habe. Das auch, ja. Und Kohle gesammelt, um mir noch mehr Outfits zu leisten. Und für jede Mission mich einmal umgezogen. Oh ja. Also Fanservice the Game. Die Story, die war sehr oberflächlich. Ja, aber es war trotzdem sehr, sehr ein geiles Game. Vor allem der Soundtrack. Oh, so gut. Also der Soundtrack, awesome. Und du konntest ja Lieder noch freispielen. Ja. Und dann dachte ich mir, so ein kurzes, wenn man schon sowas wie Stellar Blade spielt, kann man mal wieder was Kurzes zwischendurch snackeln. Da habe ich Soul Hackers 2 angefangen. Gezogen. Das ist sehr untergegangen, leider, das Game. Das ist unglaublich. Es ist total unterschätzt. Aber ganz ehrlich, wenn ich auf meine Liste gucke, es hat hier auch keinen Vermerk für die nächste Liste, weil zu viel anderes draufsteht. Ja. Das mindestens genauso gut war. Also hier ein solides, geiles JRPG. Reingucken. Einfach reingucken. Einfach nur reingucken. Spielt es einfach. Da ist es wieder. Genau. Spielt es einfach. Und anschließend habe ich mir tatsächlich gedacht, jetzt nehme ich mal wieder sowas Kleines auf den Solasta. Oh ja, Solasta ist super. So, dann habe ich mir tatsächlich wieder ein Adventure gegönnt. Anna's Quest, das war auch ewig auf meiner Platte verloren. Davon habe ich gehört. Kennt ihr das? Gekauft, installiert, gestartet, passt, jetzt besitze ich's. Ja, so ging es mir mit Tunic damals. Ich habe das, glaube ich, nur 5 Minuten gespielt oder so. Und dieses Jahr habe ich es tatsächlich ja wahrgemacht, wie Stefan es auch empfohlen hat. Einfach mal spielen, was da ist. Das, was ganz unten liegt, und ich habe das halt auf der Platte gemacht, das, was ganz unten in dieser Sie-haben-Spiele-installiert-Liste war, einfach spielen. Gott, ist da Platz frei geworden auf der Platte. Und dann habe ich tatsächlich nicht alleine, aber ich habe es durchgespielt, Schlümpfe, die Blattpest. Ah, mit deiner Tochter, glaube ich, ne? Das war ein ganz nettes Jump'n'Run. Ja, die aktuellen Schlümpfe-Games sollen alle ganz okay sein. Ich muss echt sagen, ich habe Bock auf die anderen. Das ist so richtig schönes, gemütliches Jump'n'Run, nicht schwer, aber auch nicht zu easy. Eine vernünftige Schlümpfe-Story, es ist wie eine Folge Schlümpfe spielen. Ja, habe ich auch. Nur, dass du halt ein bisschen länger brauchst, 5 Stunden statt 20 Minuten, aber... Kommt ja aufs Gleiche raus. Nach so einem anstrengenden, harten, langen Spiel habe ich mir gedacht, gönnst du dir Xenoblade Chronicles X, was du damals für die Wii U war es, glaube ich, nicht durchgespielt gekriegt hast, und ziehst diesmal einfach durch. Du hast es durch, oder? Xenoblade Yo. X, oder? Jo. Das ich ist auch so eine gute Story. So gutes Game, so eine gute Story. Deswegen hier auf der Liste. Das Einzige, was hier zu bemängeln ist, sind die Nebenquests. Die sind nichtssagend. Nee, die sind absolut furchtbar, aber die Main-Quest ist super. Ja, das sind ja so MMO-Quests, hast du, glaube ich, selber gesagt. Ja, ja. Und ja. Dieses Assassin's Creed-like, eine fette Map mit ewig vielen Markern, die du alle entdecken kannst. Ja. Oh. Auf dem Weg zur Hauptstadt habe ich mich schon 5 Mal verlaufen, weil ich irgendwie 30 Sachen eingesammelt habe. Und irgendwann bist du heillos überlevelt und rockst das ganze Spiel einfach durch. Das ist normal. Und da habe ich ein uralt Ding auf Steam mal wieder entdeckt und gespielt. Eben, was der Herbst-Sale? Full Throttle. Oh ja, Leute, das Adventure. Oh, es hat nichts an Charme eingebüßt. Genial. Der Böse mich gesprochen von Mark Hamill, by the way. Mega gut. Und weil wir schon bei alt sind, habe ich mir danach noch Fable gegönnt. Das erste? Oh. Den allerersten. Oh, und den. Oh. Ich habe ihn auf gut gespielt. Es war verflucht anstrengend. Und langweilig. Und ich war arm. Aber ich war der Gute. An dieser Stelle, wenn ihr mehr über Fable wissen wollt, hört den Cast über Fable. Das ist einer unserer Lieblinge. Ja, aber ist ich einer bin unserer nicht so der Casts, ja. Ja, bin absolut. Ich bin echt nicht der Gutspieler. Man ist arm, man hat nichts. Außer die Welt gerettet. Und ein Haus in irgendeiner Stadt, weil ein zweites kannst du dir nicht leisten. Okay, ich geb's zu, ich hatte zwei Häuser, weil ich meine erste Frau bei einem Unfall mit einer Wespe verloren habe. Und das war aber diesmal wirklich ein Unfall. Ja, die ist ja vor mich gelaufen, während ich mit der Armbrust auf dieses Vieh geschossen habe. Und ja, ich dachte nicht, dass es Friendly Fire gibt. Ja. Das war wirklich ein Versehen. Ich habe es auf gut gespielt. Ich war definitiv ganz oben auf der Gutleiste. Und so ein kleines Nebeneinkommen braucht man. Dann habe ich mit Rune Factory Guardian Azuma weitergemacht. Da rede ich noch drüber. Das ist so gut. Ja, das war eins der besten Rune Factory, die ich seit langem gespielt habe. Das ist so gut, das Game. Absolut großartig. Und dann ein Spiel, bei dem es mir schwerfällt zu sagen, ich habe es durchgespielt. Ich habe die ganzen großen Gilden gemacht, ich habe die Hauptstory beendet, ich habe viel Zeit investiert und ich würde sagen, ich habe 50% der Welt dadurch entdeckt. Oblivion. Ein Spiel, das kannst du nicht durchspielen. Es ist wie mit Skyrim, logisch. Ja. Du hast nie das Gefühl, es fertig zu haben. Das ist bei den Elder Scrolls Spielen normal. Und warum habe ich dann nicht mehr die Nebenquests weitergemacht? Da ist unser Cast dran schuld. Da haben wir einen Cast mit diesen Spielen gemacht, die irgendwann mal, wo wir mitbekommen haben, dass die zu Unrecht beschimpft werden und wir fanden sie gut. Schlecht, aber gut. Dann habe ich Ghostbusters gekauft und gespielt. Ach, Ghostbusters. Direkt nach dem Cast. Ghostbusters Game. Weil die Oblivion war das so, als das Remake rauskam. Und dann, ich habe es mir auch direkt gekauft, als es rauskam. Es hat sich gut angefühlt, als du es gespielt hast. Du hattest wieder dieses Bethesda-Game-Feeling, falls ihr das kennt. Ja. Ich habe es ja selber auch, ich glaube, 2-3 Stunden gespielt. Also es ist so ein schönes Feeling einfach nur. Das Game war super. Jetzt mit der geupdateten Grafik sieht Oblivion jetzt auch endlich aus, wie es aussehen soll. Ja, und mein Gott, diese jankige, unglaublich bescheuerte Dialoge. Love it. Deshalb verstehe ich die Leute nicht, die sich darüber beschweren, wie es ausschaut, weil dann haben die das alte Oblivion lange nicht mehr angeschaut, wie es aussieht. Ja, 100%. Absolut. Also die Kritik ist tatsächlich kann nur von Leuten entstanden sein, die das alte nicht mehr kennen oder nie gespielt haben. Ja. Weil das alte Oblivion mit diesen aufgequollenen Köpfen. Ja, das sah halt aus wie Cracktrip. Furchtbar. Ja, aber hallo. Ja. Ein furchtbarer Weichzeichner drüber, die Farben sind irgendwie nie so, wie sie sein sollen. Und es ist sehr bunt. Ich find's geil, dass sie alle englischen Dialoge drin gelassen haben. Auch die, wo die Outtakes mit drin sind. Finde ich geil. Ist doch gut. Und oh mein. Es ist. Oh Gott, es ist so gut. Did you hear? Someone killed the king. What a pity. Goodbye. I love it. Es ist so fucking funny. Herrlich. Hat so ein bisschen von was von hier, that's it. Anyway. Ja, genau. Aber wisst ihr, wie bescheiden es ist, wenn ihr versucht, ohne Guide euch zu entvampirisieren? Ja, das dauert. Weil ihr im Rahmen der Killer-Gilde einen Vampir tötet und dann dürft ihr... Ich habe dieses Spiel auf Level 2 sage und schreibe 20 Stunden gespielt. Weil ich mich nicht mehr getraut habe zu schlafen. Weil ich dann sofort zum Vampir werde. Bis ich rausgefunden habe, wie man sich entvampirisiert. Und dann habe ich einen leichteren Weg gefunden bei irgendeinem Tempel. Und habe nach dem Tempel, als ich mich entvampirisiert hatte, den eigentlichen Vampir-Overchief gekillt. Weil er mir auf den Senkel gegangen ist, wie viel er von mir wissen wollte, dass er mir das Gegenmittel gibt. Nur weil er selber ein Vampir war. Ja. Ich bin nicht der Gutmensch. Ja gut, Ghostbusters danach und Dann habe ich mal tatsächlich Suicide Squad ausprobiert, weil ich ein riesen Harley Quinn Fan bin. Okay, gehen wir zum nächsten Spiel. Dann hab ich One Piece Odyssey beendet. Ja. Ja, es ist One Piece Odyssey. Spiel. Es ist One Piece Odyssey, genau. Gehen wir zum nächsten Spiel. Dann habe ich mir gedacht, jetzt gönnen wir mal wirklich ein paar kleine Titel. Einfach im PSN-Sale ist mir What Comes After. Das ist echt, du darfst es, also ich würde es nicht spielen, wenn du in einer Depression steckst. Weil in diesem Spiel die Story echt heavy, weil ich habe es ja auf Platin gespielt, was heißt, ich habe beide Enden gespielt. Und erst mit dem schlechten Ende habe ich verstanden, worum es in dem Spiel geht. Mm. Ja. Ich habe auch gehört, dass man Spiritfarer nicht spielen sollte, wenn man depressiv ist. Nee, das hat sehr viele traurige Geschichten und What Comes After ist tatsächlich ähnlich. Da bist du auch in einem Zug mit Geistern und du hast ein gutes Ende und ein schlechtes Ende. Und beim schlechten Ende verstehst du, warum du in dem Zug bist. Genau, aber ich würde sagen, jeder, der fit ist mental, kann spielen, ein gutes Game, 2 Stunden, fertig. Da mache ich dann großen Bogen rum. In 3 Stunden hast du Platin. Also heutzutage niemand mehr, sehr gut. Und anschließend habe ich World Ends Club gespielt. Das hat mich ja Anfang des Jahres irgendwie schon angeturnt. Und es war ein solides Okay-Spiel, war ganz okay. Und was kommt da? Ach, World Ends Club, das sind tatsächlich, ist ein Club aus einer Schule, der kennt sich, der kommt quasi in Weltende-Szenario und soll dann quasi die Welt retten. Hm, okay. Und dann spielst du und du kannst in verschiedene Abzweigungen geraten und so verschiedene Enden bekommen. Und du musst es eigentlich zweimal, also einmal durchspielen und dann zurückspulen zu einer bestimmten Stelle, um dann andere Entscheidungen zu treffen, um das richtige Ende freizuspielen. Weil das erste Ende landet immer auf, du weißt nichts, du hast keine Ahnung, worum es geht oder warum die Welt untergegangen ist, du stirbst. Du hast gar keine Möglichkeit. Und es macht aber auch sehr viel Sinn. Aber es ist halt nur okayisch, weil es ist repetitiv irgendwann immer wieder das Gleiche und für das, was es ist, zu lang. Mhm. Im Gegenteil zum nächsten Spiel. My Hero Academy wants wants justice. Einfach ein Prügler. Einfach mal da den Story Mode. Ich glaube, du spielst die erste Season oder so, erste, zweite Season, irgendwie sowas. Ich glaube, du spielst die dritte Season. Es ist dann bis zur dritten. Müsste es sein. Und dann Holy, ein Spiel, das ich mir einen Monat zu früh gekauft habe. Weil einen Monat später hatte ich nicht PS Plus Essential, sondern Extra. Und da wäre es drin gewesen. Der kühne Knappe. Was ein geiles Ding. Habe ich ja letztes Jahr gesagt. Was ein geiles Ding. Machen wir wirklich keine Top 15? An dieser Stelle die Frage. Nein. Ich hätte da noch 5 Titel. Ja, dann habe ich tatsächlich auch mal ein von dir geliebtes Spiel durchgespielt, weil ich mir dachte, vielleicht brauche ich es für Alan Wake und kann mit Alan Wake Background mehr damit anfangen. Control. Ach, nein, konnte so ich nicht, gut. Aber ich habe es durchgezogen. Es ist, ach Gott, es ist... Und dann ein Spiel, da wo ihr sehr überrascht wart, dass ich es durchgezogen habe. Das ist das Spiel, wo ich mich erinnere, wo ihr sagt, das hast du echt durch. Biomutant. Ja. Also, wie habe ich es gesagt? Ich mag ja Schrott, aber ich spiele nicht den Schrott. Ich war echt verwundert, dass du das nicht irgendwie durchgespielt hast. Nee, ich habe es angefangen gehabt. Ich glaube, nach einer halben Stunde habe ich gesagt, I'm done. Fuck this game. Und ich prügel es durch und dachte mir, irgendwas Gutes muss an dir sein. Und dann war ich irgendwann so weit, den Moment kennt ihr bestimmt auch. Oh fuck, ich habe schon so viel Zeit reingesteckt und ich will das Spiel nie wieder anfassen. Jetzt spiele ich es durch. Ja, jetzt mache ich es zu Ende, das ist weg. Ja, ja. Wäre schade drum, das letzte Drittel brach liegen zu lassen. Oder du fängst es halt irgendwann aus, weil du ein Komplettist bist, wieder an. Und ich habe keinen Bock, es wieder anzufangen. Nein. Aber zur seelischen Erholung gab es dann Black Sad. Ein schönes, auch wieder so ein Telltale-Game. Der Comic-Look ist nicht für jeden was, vor allem mit den anthropomorphen Tieren. Aber ich fand's auf so einer geil. Französischen Comicbuchreihe, glaube ich. Aber ich ja. mag's, ich mag den Stil, ich mag die Geschichte. Awesome. War ich begeistert. Und dann mein jährlicher Trip zu Final Fantasy VII Origin. Diesmal habe ich länger gebraucht, diesmal habe ich es nicht in 9 Stunden oder schneller geschafft. Gut, da kam Batman, das hatten wir vorher schon. Und dann ein Spiel, das auch du mir empfohlen hast, Stefan. King Arthur Knight's Tales. Oh ja, das ist gut. Fuck, war das geil. Ja, und mega gut. Diese strategische Ebene für das, dass du eigentlich nicht so viel Auswahl hast, aber was du da alles bedenken kannst. Holy. Du solltest das DLC geil. Spielen, was dann rausgekommen ist, die 9. Legion. Das ist auch gut. Ja, aber ich und DLCs, das weißt du doch. Es ist keine ist ein eigenständiges Hauptstory. Game gewesen. Es sollte erst ein DLC sein, es ist ein eigenständiges Game geworden. Ah, dann schreibe ich es mir doch gleich auf. Weil Legion klingt nach Rom. Ja, du musst mit untoten Rom. Römern, musst du, glaube ich, Rom erobern. Geil. Muss ich mir anschauen. Ja, und dann ein Spiel, das an meiner Erwartungshaltung ein bisschen gescheitert ist, weil mir die ganzen Trailer und die ich immer wieder geguckt habe, um mich davon abzuhalten oder zu überzeugen, das Spiel zu kaufen, Dead Island 2. Ja, es war das, was der erste Teil war, aber es hatte mir in den Trailern viel mehr versprochen. Ja. Und danach Untitled Goose Game. Ja, das ist gut. Ich weiß nicht, ich hab's angefangen und es war so ein, ja, wie ein Unfall, bei dem du nicht weggucken kannst. Du bist einfach eine Arschlochgans, das ist absolut Gott, fantastisch. Was ist hier los? Ich will euch eigentlich nicht, Gott, macht es Spaß, euch auf den Senkel zu gehen. Aber gut. Manchmal nervst du Leute einfach nur, weil du es kannst. Es ist so geil. Ja, und Jump'n'Runner hatte ich jetzt noch nicht genug dieses Jahr, deswegen nochmal Ratchet of Clank, Rift Upon a Time. Oh, Rift Apart, glaube ich. Das ist super, Park, das war ein genau. richtig geiles Game. Das ist stimmt so, wie es ist so schön. Ja, auch hier nochmal die Frage, wir haben wirklich keine Top 15? Ich frage nur für einen Freund. Ja, und dann kam die PS-Extra-Zeit. Da habe ich dann so Titel gespielt, denen ich gern ausgewichen bin, wie Invincible. Fragt nicht. Ah, Invisible. Fragt nicht. Spielt nicht. Ich will es nicht richtig aussprechen können. Es war bestimmt falsch ausgesprochen. Wir reden noch drüber. Das war so ein Walking Sim. Ja, kenne ich. Dann kam Forspoken. Bewegen war schön. Über den Rest sprechen wir auch noch. Dann dachte ich mir, ganz okay. Dann brauchen wir tatsächlich was für die Seele. Medieval 1. Oh, Klassiker. Oh. Wie gesagt, ach, da kommt jetzt die PS Extra Bibliothek, die ich da. War es das Original oder das Remaster oder Remake? Oder es war das Remaster. Aber holy, ich habe nicht mehr Erinnerung, dass es sehr, ja. dass es so schwer war. Oder wusstet ihr das noch, dass Medieval so schwer ist? Nee, ich hab's das auch komplett vergessen. Weil da war ich echt überrascht. Ich weiß, ich hab damals die PlayStation 1 Version angespielt, aber mehr habe ich nicht gespielt davon. Ja, und dann habe ich es. Ist jetzt nicht gut, zum Goblins schwer, aber es hat schon Anspruch, ja. Es hat Anspruch. Ja. Also für das, dass ich es noch als easy peasy in Erinnerung hatte. Also. Als Kinder waren wir halt build different, ja. Ja, genau. Und dann habe ich Crow Country gespielt. Oh, das hat mich an diese Old School Resident Evil Silent Hill Teile erinnert. Das sieht doch so aus, ja. Und wo du halt mit so einer klammer Figur spielst, wenn du so einen Krähenkopf hast. Das ist ganz cool. Ich kann es jedem empfehlen, der auf solche Old School Resident Evil Silent Hill Dinger steht. Oh, und dann kommt auch... Ja, jetzt kommt das letzte Mal, dass ich es fragen muss. Wir haben wirklich keine Top 15. Nein. Mafia Old Country. Oh, das war gut. Das war ein gutes Game. Gutes Mafia. Ich sehe schon, ich muss mir bis zu unserer Top-Liste noch Gedanken machen. Das habe ich übersehen. Ja. Und dann ich weiß nicht, wie ich dieses göttliche Wunder geschafft habe. Ich habe Tales of Grace F endlich beendet. Und durch. Und mich danach belohnt, um nicht drauf hängen zu bleiben. Mit Final Fantasy Tactics. Das Tactics ist so gut. Oh, es ist. Da bist du aber auch durchgebrettert. Ja. Es hat ja auch nichts an seinem Charme verloren. Stefan, du weißt noch, wie ich es als Jugendlicher gespielt habe? Hey, Markus, hier, haste. Ich geh pennen. Markus, bist du immer noch wach oder schon wieder? Immer noch. Und so habe ich das Spiel auch gespielt. Aber es hat auch noch der alte Level-Trick funktioniert. Es hat immer noch funktioniert. Ich sag's nur, weil ich einfach keinen Platz mehr auf meiner Top-Liste habe und das Spiel bestimmt von irgendwem drauf ist von euch. Und wenn nicht, jeder weiß, dass es gut ist. Du sperrst einfach einen Gegner mit 4 deiner Einheiten an, hast einen Dark Magician dabei, castet nicht Dark Magician. Du brauchst auf jeden Fall Frosch, verwandelst das Ding in Frosch, greifst es nicht mehr an, greifst ständig dich selbst an. Am besten den von dir, der höher im Level ist, weil dann kriegst du mehr XP, je höher der Levelunterschied ist, und heilst dich danach wieder. Angreifen, heilen, angreifen, heilen, angreifen, heilen, und so prügelst du die Leute hoch. Funktioniert immer noch. Dauert dann etwa 2 Stunden, dann hast du ein Team beieinander, kommst du durch die Story durch. Lol. Nur so als Tipp. Dann kann ich es jetzt zumindest ab und zu kurz machen. Silent Hill F habe ich auch durchgespielt, sprechen wir noch drüber. Digimon Time Stranger habe ich durchgesuchtet, sprechen wir noch drüber. Da will ich tatsächlich bewusst nichts dazu sagen. Dann habe ich Silent Hill 2, weil ich gerade so Bock auf Silent Hill hatte, gespielt. Oh, ich hatte echt nicht mehr in Erinnerung, wie strange dieses Spiel war. Ja, es ist abartig strange. Es ging aber gut. Es war strange, es hatte Action drin und es hatte diese Fluchtmomente und... Geil. Einfach nur geil. Und dann habe ich Cocoon gespielt. Ein Spiel, das mich sehr ratlos zurückgelassen hat. Und auch sehr ratlos gespielt hat. Das war so ein sehr seltsames Indie-Game, wo du in verschiedene Welten so jedes Mal eintauchen konntest und so weiter. Und am Ende habe ich auch gehört, dass es so... Viele haben gesagt, ist ganz nett, aber es lässt dann so komisch Fragen zurück. Du spielst es. Erstens wirst du einfach reingeworfen. Du hast keine Ahnung, was die Steuerung angeht. Du musst alles beim Spielen rausfinden. Dann hast du es raus, dann machst du so deine ersten Rätsel in unterschiedlichen Welten. Und genau in dem Moment, wo ich zum Beispiel zu meiner Frau gesagt habe, boah, also wenn es jetzt noch eine Kugel mehr wird, dann macht es zwar echt keinen Bock mehr. Es könnte jetzt aus sein. Zack, bumm, war das Spiel aus. Und dann schaust du dir diesen Endsequenz an und denkst dir, what? Ich bin ein Weltrauminsekt? What? Und bin irgendwie ein größeres Wesen. Keine Ahnung. Also wie gesagt, du kommst mit vielen Fragezeichen raus. Ja, und die Erzählspiele haben es mir auch angetan. Drum habe ich danach in XP's Extra As Dusk Falls durchgeknüppelt. Dusk Fall, ja. Das war auch nicht schlecht. Ich habe lange nicht mehr so ein gutes Ding gespielt. Die Entscheidungen, alles wirkt sich auf. Die Charaktere sind alles so... lebensecht. Einfach nur gut. Was echte Charaktere waren, die sie eingescannt haben. Nein, aber auch wie sie dort ja, ich weiß, die Leistung ich weiß, und die Sprecher. Also ich muss eigentlich hier das Gesamtbild loben. Hier schon mal als Honorable Mention austitulieren, weil es einfach nicht auf meiner Top-Liste Platz hat. Hätt's aber verdient. Hätt's definitiv verdient. Dann habe ich den Katzensimulator gespielt, Stray. Hey. Stray war geil. Stray war so gut. Und es hat mir am Anfang null Bock gemacht. So die ersten 20 Minuten, 30 Minuten dachte ich, wow, what the shit, ich brech's wieder ab. Und dann kommst du in dieser Untergrundstadt, so in die ersten Story-Passagen mit diesen Schleimgegnern oder Insektengegnern oder was das sein soll. Hm. Und es fängt immer an, mehr Bock zu machen. Dieses Spiel hat so low angefangen und mich so gerissen. Krass. Da habe ich auch ein Tränchen verdrückt am Ende. Das war richtig schön. Oh ja. Ja, und dann kommt das Spiel, wo ich zugeben muss, dass ich die Cheats, die mir das Spiel anbietet, benutzt habe. Weil ich es ansonsten nie durchspielen hätte können. Sifu. Ah ja, okay. Ich bin kein so ein Action-Prügel-Kampf-Sport-Pro. Ich drücke halt auf meine Knöpfe und versuche einen Treffer zu landen. Und da gibt's Bosse. Und da rede ich nicht vom letzten Boss nur. Sondern da gibt's auch mittendrin, ich hab's euch ja geschrieben, diese Schneefrau. Die mit ihren zwei Klingen. Ja. Oh, die hat mich 25 Leben gekostet. Uff. Ich bin 25 Jahre gealtert bei dir. Im wahrsten Sinne. Ja. Ja, im wahrsten Sinne. Und dann habe ich halt den Vampir-Modus aktiviert, dass immer, wenn du harte Gegner besiegst, du ein Jahr zurückspulst. Ja, ist ja okay. Aber bei ihr scheinbar habe ich das Spiel beendet, weil da habe ich das Achievement bekommen, ich habe alle Bosse besiegt. Lol. Da kam das Achievement, du hast Sifu durch, okay? Nein, habe ich nicht. Nein. Ich glaube, der letzte Boss ist nochmal eine Liga für sich. Oh ja. Ach, hör mir auf. Hör mir auf, der hat mich 15 Jahre gekostet. Aber den da hattest du es dann irgendwann raus. Aber es war endlose Tortur. Ausweichen, ausweichen, ausweichen, ausweichen, ja, blocken. Der verlangt jetzt kannst wirklich du schlagen. Alles, was du im Spiel gelernt hast, von dir ab. Und wenn du das nicht kannst, hast du keine Chance. Egal auf welchen Schwierigkeitsgrad übrigens. Der Schwierigkeitsgrad gefühlt macht keinen Unterschied. Außer, dass du nicht so schnell tot bist. Doch, doch, ich kenne den Unterschied zwischen normal und leicht. Okay. Aber der Boss, wie gesagt, für mich hat es sich angefühlt, als würde ich es auf dem Hard-Mode spielen. Hm. Ja, die Schneefrau, die hat aber auch so ein paar, ist für sich selber ein paar Cheats drin. Also, weil da geht's ja komplett in dieses Supernatural-Ding rein, dass sie so Dinge kann, die du als Mensch gar nicht kannst. Ja, und wenn du sie dann das erste Mal geplättet hast, dann wird's erst richtig schlimm. Ja, ja. Das ist ja das Problem. Es wird ja erst noch richtig wild. Ja, und danach habe ich das Country gespielt. Ein Supermarkt-Simulator. Jedem empfehlenswert, der ja, Simulationen mag. Und mehr sage ich heute nicht. Dann habe ich Cat Quest 1 gespielt. Es war okay, gut. Ist ein schönes kleines Abenteuer, ja. Ja, ist ein schönes Abenteuer. Nicht zu lang, nicht zu kurz und es lädt zum Erkunden ein. Mit diesen ganzen Höhen. Das war beim dritten genauso. Und diese ganzen Wortspiele da drin sind einfach göttlich. Die ganzen Wortspiele, ja. Und langsam kommen wir jetzt auch zum Ende meiner Liste. Jetzt zwei Titel, über die ich nur sagen kann, vielleicht reden wir über eins dieser Spiele noch. Das andere ist eine Honorable Mention und dann sage ich es da dazu. Anno 117 und The Casting of Frank Stone. Das sind zwei so Titel, wo ich sage, eins von einem davon hören wir bestimmt noch bei mir. Und dann eins, das ich auch schweren Herzens, weil wir keine Top 15 haben, in die Honorable Mentions noch verdonnern werde, ist Thank Goodness You Are Here. Ich habe diesen Satz gehört, ich habe ihn lieben gelernt und dieses Spiel ist einfach nur ein abstruser, wahnsinniger Traum, aus dem du aufwachst und happy bist. Und du weißt nicht, warum. Es ist so ein gutes Game. Es ist so bescheuert, abartig wahnsinnig, aber gleichzeitig so gut. Und es lässt dich nur glücklich zurück, muss ich sagen. Ja. Du gehst raus, du fragst dich, was zum Henker ist gerade abgegangen und du bist happy. My beautiful baby boy. So geil. Ach, und zu guter Letzt Unpacking. Das war dann das letzte Spiel. Das habe ich dann, Jürgen, dank deiner besseren Hälfte noch durchgespielt das Jahr. Nice. Und ich bin am Ende. 75 beziehungsweise 76 mit Traveler's Rest. 76 hat er selbst gezählt. Die Standing Ovations hast du dir verdient. Absolut. What the fuck, Alter. Jesus Christ. So, und alle, die jetzt wieder einschalten, jetzt kommen die kurzen Dinge. Ah, es ist schon gut. Sollen wir's machen, wie so das mittlere Kind kommt zuletzt? Oder sollen wir du kannst ruhig loslegen, dann mache ich halt die kurze Liste am Schluss. Kein Problem. Goodie. Bei mir waren es halt insgesamt 47. Bei mir hat es angefangen mit dem Mafia 1 Remake, weil Mafia The Old Country angekündigt wurde. Da habe ich gedacht, ich spiele mich nochmal durch alle drei Mafia-Teile durch. Was ich dann auch gemacht habe, und zwar Mafia 1, Mafia 2, Mafia 3. Für mich persönlich Und dann auch kurz vorwegzugreifen, Mafia The Old Country. Wenn ich die Reihe so bewerten würde, also so eingliedern würde, würde ich tatsächlich sagen, Mafia 1 ist Original, Mafia 3, Mafia 1 Remake, Mafia The Old Country, Mafia 2. Weil Mafia 2 ist immer noch das Schlechteste von allen. In meinen Augen. Bis heute. Grauenhaft. Weil es diese aufgesetzte Open World hat, oder? Es hat eine aufgesetzte Open World. Es ist, die Geschichte ist furchtbar. Ich hasse Vito. Ich hasse seinen dämlichen Kollegen Joe. Und die Story ist einfach scheiße. Außerdem hört das Spiel auf. Du hast nichts zu tun in dem Game. Und außerdem hört das Spiel einfach auf. Und die Story ist einfach, ja... Fertig. Komm schon, Vito. Mach schon, Vito. Du fährst wie meine Oma, Vito. Fuck you, Joe. Ich hasse dieses Game. Ich finde immer noch 3 ist unterschätzt, absolut. Weil 3 hat so eine geile Story und hat so geiles... es hat das gleiche Problem, was Unity damals hatte von Assassin's Creed. Es kam zu unfertig auf den Markt und dann hat es keiner mehr gespielt. Leider, ja. Aber wenn du 3... Würde ich sagen, das ist ein moderner Klassiker. Absolut. Es ist so ein geiles Game. Dann habe ich gespielt die PS5-Version von Jedi Fallen Order. Weil ich habe festgestellt, oh, ich kann sie upgraden. Klick, ich habe sie upgraded. Jetzt habe ich Lust, das nochmal zu spielen. Also habe ich Fallen Order nochmal durchgespielt. Was absolut dein liebstes Souls-like ist, glaube ich. Eins meiner liebsten Souls-likes tatsächlich, ja. Also das war der erste Teil, nicht der zweite. Ja. Ich habe das schon mehrmals durchgespielt. Das ist so ein fantastisches Game. Ich liebe dieses Spiel. Ich meine, wir haben ja nichts, was ungespielt auf unseren Platten liegt. Ja. Ich hätte auch was, soll ich sagen, was soll ich sagen? Es gibt bei mir 3-4 Spiele, die auch jedes Jahr einmal durchgezockt werden. Kein Vorurteil. Ich finde es nur lustig. Gamer sind schon eine seltsame Spezies. Ja, wir sind eine seltsame Spezies. Das ist wahr. Dann habe ich Flintlock gespielt. Dazu kommen wir noch. Full Dive. Dann habe ich endlich beendet Live Alive und zwar mit allen Episoden. Das war ein fantastisches Game. Ich bin einfach nur nicht dazu gekommen, wo ihr es durchgespielt habt, aber es war so gut. Die Musik, Soundtracks technisch. Absoluter, unglaublicher Knaller. Fantastisch. Die Musik war nicht von dieser herrlich. Welt und die Episoden, obwohl das ja auf dem gleichen Fundament ist, sind alle so unterschiedlich. Ja, so gut. Meine Lieblingsepisode war die im Weltall, die war sehr, sehr geil mit diesem... Mit dem Roboter, der diesen Mord aufklären muss. Ja, das war ziemlich geil. Ja, das fand ich mega gut. Und das mit dem Cowboy, das sind meine 2 Lieblingsepisoden gewesen. Ninja und Weltraum. Ninja und Weltraum. Aber es war auch dass ich dann am Ende dieser mega super böse bin, das war auch sehr, sehr geil gemacht. Nee, ich halte das, was ich hochhalte, ist die Episode, wo du den Mecker hast. Das ist auch cool, ja. Weil da hast du dieses eingesungene Anime-Intro am Anfang. Oh. Was im Japanischen der Sänger vom Dragon Ball-Intro ist. Und sehr cool. Nur geil. Nur geil, 100%. Es ist ein fantastisches Game, 100%. Aber erwähnen muss man auch noch das Steinzeit-Ding. Das war richtig das gut cool gemacht. Gewesen, ja. Einfach mit Smileys Unterhaltungen führen. Geil. Und das einzige Wort, was er am Schluss gesprochen hat, war Liebe. Es ist so schön. Ja. Ach, es war so schön. Haben wir jetzt alle Teile, haben wir jetzt alle Welten durch? Nee, ich glaube, da fehlt irgendwie so. Ein oder zwei fehlen, glaube ich. Das ist aber jetzt auch egal. Das mit dem Steinzeit erinnert mich irgendwie an diesen, kennt ihr diesen Anime mit diesen Steinzeitjungen? Mit dem Hammer, Flint Hammerhead. Ja, genau. Ja, da hat es mich irgendwie erinnert. Hom Dagger. Ja, genau. Super. Dann gab es von mir ein Adventure und zwar The Progression of Calvary. Das sagt euch vermutlich nichts. Ihr müsst euch vorstellen, kennt ihr diese Renaissance-Bilder, wo du so siehst, wie Leute gegrillt werden oder abgestochen werden oder diese richtig. Das, was in jedem Horrorspiel oder Film in irgendeiner Villa hängt, meinst du? Sowas zum Beispiel, ja. Und halt so kirchliche Bilder oder irgendwelche Schlachten oder so weiter, die einfach gemalt wurden. Da hat sich irgendjemand diese Bilder genommen. Und hat daraus ein Adventure gebaut. Wie mit einem Spiel? Abstrusen, bescheuert nur, The Progression of Calvary. Ah, okay. Es ist ein richtig weirdes Adventure. Und hat also mit richtig geiler Comedy. Es ist so geil. Ist das dieses Spiel, wo es um die Todsünden geht? Oder ist das was anderes? Nee. Du bist einfach nur eine Ritterin, die irgendjemanden umbringen will. Und die muss halt durch die Welt reisen. Es ist völlig bescheuert. Es ist völlig irre. Es spielt mit diesen. Kennt ihr noch, oh, wie hieß es? Monty Python, diese Zwischen-Cartoon-Dinge. Ja. Genau das nur in Spielform. Cool. Cool. Es ist so geil. Es ist so wahnsinnig. Muss man nachher mal schicken, wie ja, das heißt. Ja, schick mal einen Link durch, wie das heißt. Ich habe es jetzt aufs Google nicht gefunden. Ich habe es garantiert falsch geschrieben. Es ist so wahnsinnig witzig, einfach nur. Es ist abartig abgedreht. Der Humor ist so geil. Und ich hab's am Ende habe ich ja die Platin holen müssen. Weil es so dumm war. Es war herrlich. Holen müssen. Absolut großartig. Ja. Ich musste dieses Spiel einfach auf Platin spielen. Es ist so geil gewesen. Dann gab es, dann hatte ich mir Horizon Zero Dawn Remastered. Warum habe ich es mir geholt? Weil ich es kann. Reicher Kacknerd halt, ja. Weil ich ein reicher Kacknerd bin und ich das Update 10 Euro gekostet hat. Und dann habe ich es halt durchgespielt und dachte mir so, okay, gut. Schauen wir es uns mal an, mal schauen, wie es ist. Es ist Horizon. Ich weiß nicht, wozu dieses Game ein Update brauchte, ehrlich gesagt. Also, oder so ein Remastered braucht. Das braucht es nicht. Es hat genauso dringend gebraucht wie die The Last of Us-Spiele. Ja, genau. Es hat es genauso. Oder wie das Until Dawn Remake. Ja. Braucht kein Mensch. Aber es war halt da. Es war, es ist Horizon Zero Dawn, es ist ganz nett. Es ist Horizon, sag mal so. Dann habe ich, da habe ich auch noch die Platin geholt, weil die halt leicht zu holen ist. Wir haben es Indiana Jones and the Great Circle. Ich weigere mich, den deutschen Titel auszusprechen. Der große Kreis. Der große Furchtbar. Kreis. Ja, genau. Das verrückte Parallelogramm. Das verschwundene Rechteck. Darüber reden wir später. Dann habe ich durchgespielt, Monster Hunter Wilds. Darüber reden wir auch später. Oh Gott, nein, bitte nicht. Dann habe ich beendet Avowed. Darüber reden wir auch später. Dann habe ich durchgespielt Tales of Iron 2. Das ist der zweite Teil von dieser Tales of Iron 3. Darüber reden wir auch später. Und dann habe ich endlich beendet The Last of Us Part 2 Remastered. The Last of Us Part 2 ist, ich finde The Last of Us Part 2 absolut fantastisch. Mir scheißegal, was die ganzen Mecker-Leute dagegen sagen. Ich habe es oft genug gesagt. Das sind die Leute, die einfach nicht ertragen können, dass, wie heißt sie, Abby, oder? Ja. Dass sie dickere Arme hat als sie halt. Ja. Dickere Arme. Das ertragen die halt nicht. Ja. Es ist so ein gutes Ding. Vor allem, es gibt jetzt ein Update, Chronicle Order Modus, dass du das Spiel in komplett chronischer Reihenfolge spielen kannst, was ich cool finde. Ja, das klingt spannend. Ein neues Update zu. Das ist cool gemacht, das ist richtig geil. Da kannst du, das ist die komplette Story nicht aufgeteilt, erst Ellie und dann Abby, sondern tatsächlich chronologisch. Das ist richtig gut gemacht, finde ich. Das würde sich glatt lohnen, es nochmal durchzuziehen. Das meinst du, was ich nächstes Jahr vorhab? Alle beide nochmal. Ist das für beide, diese Chrono-Mode? Nee, nur für den ersten. Im ersten Teil läuft es ja gerade nicht mit den beiden durch. Da wächst es im ersten ist es ja chronologisch. Ja. Im ersten ich dachte jetzt, Chrono-Mode ist so, es sind beide Spiele in einem Teil drin. Nee, der zweite Teil hat ja, du hast ja erst als Ellie gespielt bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann hat es ja gewechselt zu Abby. Und das ist jetzt chronologisch aufgeteilt, dass es in der Reihe spielt, wie die Story richtig abläuft. Das heißt, du kannst eins spielen und dann diesen zweiten Teil mit dem chronologischen Mode. Richtig, ja, genau. Finde ich gut. Geil. Dann habe ich gespielt South of Midnight. Dazu kommen wir auch später. Danach gab es Vlad Circus Descent into Madness. Ein wunderschönes Adventure. Dazu kommen wir später, aber ich muss das erwähnen. Und zwar jetzt. Es ist ein absolut großartiges Pixel-Adventure. Ein Pixel-Horror-Adventure. Absolut großartig. Davon ist der zweite Teil erschienen. Vlad Circus Descent into Madness ist ein super Game gewesen. Story war großartig, das Pixel ist das Ding war geil gewesen. Die Rätsel waren cool, kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr gut. Dann habe ich so ein französisches Indie-Game durchgespielt, namens Clair Obscur Expedition 33. So ein kleines Indie-Game, hat vielleicht so zwei, drei Leute von gehört. Das haben auch nur ein paar Leute zusammengeklöppelt. Ja. Ja, so Clair Obscur an der Côte d'Azur. Dann Doom the Dark Ages, da reden wir auch noch später. Dann hatte ich irgendwie Bock auf Star Wars. Dann habe ich Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast gespielt. Nach Ewigkeiten. Nach Ewigkeiten Jedi Knight 2 durchgespielt. Und damals habe ich immer gecheatet. Ich habe mir alle Waffen geholt, habe mich unverwundbar gemacht und habe dieses Spiel so durchgespielt. Jetzt habe ich das Spiel durchgespielt. Ohne Cheats. Und es war verdammt schwer. Und es war ein absolutes Arschloch. Dieses Spiel ist ein absolutes Arschloch. Mein Gott. So viele beschissene Dinge, wo du hin und her springen musst, Gegner, die dich irgendwo wegsnipen. Mein Gott, war dieses Spiel ein absolutes Arschloch. Und mit der Konsolensteuerung war es doch viel arschlochiger. Aber ich habe es durchgespielt. Die war doch mit Kyle Katarn, oder? Ja, der zweite war mit Kyle Katarn. Dann habe ich durchgespielt Deliver at All Costs. Interessantes Game. Es ist so, ihr müsst euch vorstellen, es ist von oben herab GTA. Ne? Mhm. Du fährst mit deinem Auto durch die Gegend, auf Gedeih und Verderb musst du Sachen liefern. An sich, ganz nett, du hast eine zerstörbare Engines, die Autos, die du fährst, sind absolut zerstörbar, sind absolut großartig. Das Problem an diesem Game ist die Story, die ergibt keinen Sinn. Sicher, dass du gerade nicht von Death Stranding 2 redest? Nein, Death Stranding 2 Story war sinnvoller als Deliver at All Costs. Okay. Die hat mehr Sinn gemacht. Das ist kein Scheiß. Bei Deliver at All Costs habe ich mir das so vorgestellt, kennt ihr das? Früher in der Schule hat man so ein Blatt gefaltet, man hat einen Strich gemacht, ne? Dann hat man das weitergegeben, dann hat der nächste einen anderen Strich gemacht, dann weitergegeben, dann hat einen anderen Strich gemacht. Und irgendwann kommt so ein komplettes Kunstwerk bei raus. Das ist, ja, glaube ich, oder, bei dem Writing-Buch dabei rausgekommen. Oder eine Knickgeschichte, wo jeder den Satz mit seinem eigenen Wort weiterführt, ja. Da, genau so war das in dem Writing Room bei denen. Nichts davon ergibt Sinn. Absolut gar nicht. Du hast Szenen drin, wie mit jemand erschießt seinen Hund, weil er Tollwut hat. Und UFOs. Aliens. Und Zeitreisen. Und Aliens, nochmal. Und das Man in Black. Es absolut wild. Das Gameplay war fun. Und ich sag, ich war Bullshit. Also genau dein Ding. Nee, das war furchtbar. Ich fand es nicht gut. Ich hatte jetzt kurz gewartet, dass Stefan sagt, darüber reden wir noch. Nein, das ist nicht auf meiner Liste. Das Spiel war grauenhaft. Also spielerisch war es cool, aber die Story war einfach nur absolute Bullshit. Dann habe ich durchgespielt Star Wars Squadrons, endlich nach aller Zeit habe ich mich endlich hingesetzt und das Star Wars Squadrons durchgespielt. Das ist dieses Rumflieg- und Ballerspiel. Das wurde abwechselnd die Rebellen und die das Imperium spielst, oder? Ja, genau, richtig. Ja, genau. Dazu kommen wir später. Da habe ich genauso wie Markus durchgespielt Stray. Stray war super. Man sagt, ich mochte Stray, ich hatte Spaß, als Katze durch die Gegend zu rennen, Sachen umzuschmeißen, verhalten wie eine Katze. Das heißt, ein Arschloch zu sein. Fand ich gut. Hey, Töpfe, fallt einfach so nach unten, weil ich da lang will. Ja, genau. dann habe ich nach Ewigkeiten mal wieder beendet Jedi Knight 3, Jedi Academy, ist so gut. Immer noch besser als der zweite. Immer noch mein Lieblings-Jedi Knight von allen drei Teilen. Welche Rasse hast du gespielt? Warst du Mensch oder hast du Twi'lek gespielt? Oder? Ich bin langweilig, ich spiele immer Menschen. Und ich spiele, diesmal habe ich als weibliche Person durchgespielt. Hast du die und? Akademie verraten oder nicht? Ich habe beides gemacht. Ich habe es als gut und als böse beendet. Weil Josh ist absolut ein absolutes Arschloch. Josh ist einfach ein Arsch. Dein Kollege sozusagen. Josh ist ein Arsch. Ich mag Josh nicht. Aber da war es immer so, ich könnte ihn jetzt umbringen. Ich will erst das böse, erst das gute Ende haben. Danach bringe ich ihn um. Das ist ein sehr, sehr gutes Game. Also ich finde Jedi Knight 3 bis heute absolut fantastisch. Dann habe ich mich hingesetzt und habe, wo ich auch gesagt habe, wir müssen Spiele spielen, die ganz unten auf der Liste liegen, habe ich Styx Masters of Shadows gespielt. Kennt ihr das? Nein. Ist es das, wo du so einen Ork und einen Goblin spielst oder sowas? Oder verwechsel ich das wieder mit was anderem? Das wechselst du, aber das ist derselbe Ork, den du Goblin, den du spielst. Das, was du meinst, heißt Of Orcs and Men. Ah, ja, stimmt. Of Orcs and Men. Und davon gab es Ableger, und zwar Styx Master of Shadows und Styx Shards of Darkness, zwei Teile. Du spielst im Prinzip Arschloch Assassin's Creed. Du bist ein Goblin, der durch riesengroße Levels durch muss. Von A nach B. Und währenddessen musst du musst wirklich schleichen und hinterrücks Leute umbringen, weil du hältst nichts aus. Wenn du angegriffen wirst, bist du instant tot. Das heißt, es sind reine Schleichgames. Die sind beide absolut großartig. Das Einzige, was mir an Shards of Darkness im zweiten Teil nicht gefallen hat, ist, dass es einfach aufhört. Es ist dann. Der erste Teil war von 2014, der zweite Teil ist von 2017 und der dritte Teil, der jetzt dann die Story endlich beenden wird, der kam nicht. Nächstes Jahr. Ach, der kommt erst nächstes noch, okay. Jahr, ja. Nächstes Jahr, deswegen habe ich beide angefangen durchzuspielen, weil ich gehört habe, wir kriegen ein drittes Sticks. Ich muss Teil 1 und Teil 2 beenden. Sind die für die PS4? Ich hätte nie oder? Ja, ja, beide. Beide für die okay, PS4. Okay, dann schaue ich mir die vielleicht auch nochmal an. Der erste ist janky as fuck. Der erste ist absolut janky as fuck. 100%. Der zweite ist auch janky, aber jank mit besserer Grafik. Sagen wir so. Aber sind beide sehr, sehr gut. Und ich mag Sticks. Sticks ist ein absoluter Arsch. Vor allem, wenn du stirbst im zweiten Teil, hast du dieses, wo du wenn du bei Batman damals gestorben bist, wo dich der Joker gemockt hat, da hast du Sticks, der dich mockt. Hey, gib mir, soll ich den Controller in die Hand nehmen? Mein Gott. You fucking idiot, stop jumping! Oder sowas. Sagt er, super. Absolut großartig. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich mich durch Markus Einsmann von Markus seiner Lieblingsgames gespielt. Ich habe mich tatsächlich reingearbeitet in dieses Game. Markus liebt dieses Spiel, er findet es absolut großartig. Und zwar Kingdom Come Deliverance 1. Kingdom Come Deliverance 1. Bug Simulator 1. Bug Simulator. Ich habe mich tatsächlich in dieses Spiel reingearbeitet. Wenn du dich reinarbeitest in Kingdom Come Deliverance, ist es ein fantastisches Spiel. Absolut. Das soll es ja wirklich zu den besten, also wirklich im Wasser des Wortes Rollenspielen gehören. Ja. Also, dass du wirklich 100%. Eine Rolle spielst in dieser Welt. Und, ja, 100%. Das ist ja das, was ich Skyrim zum Beispiel vorwerfen könnte, wenn ich wollte, dass dass du einfach, du bist der Held und haust alles kaputt. Du musst nichts lernen, du bist einfach stark. Und das ist, wie heißt der, Henry, glaube ich, ne? Henry heißt er, ja. Henry oder Heinrich auf Deutsch. Und der ist ja eigentlich einfach ein Lutscher, ja? Der kann gar nichts. Der muss erst lernen, was zu werden. Ja? Du musst schreiben lernen, du musst lesen lernen, du musst lernen, dich zu verteidigen. Du musst das Kämpfen ist schwierig, ja, man dauert eine Weile, bis man reinkommt. Was ich gemacht habe, ist Bogen. Ich bin weggelaufen, scheiße Ausdauer aus, weggelaufen, Hast einen auf Mongolenkrieger gemacht. Ja, erstens das. Und ich habe immer, wenn ich irgendwo auf der Straße unterwegs war und random einen Passanten gesehen habe, habe ich mich an ihn angestichen und habe ihn umgebracht. Und ihn ausgeraubt. Habe ihn angestichen, umgebracht, ausgeraubt. Und das ist meine laufende Lootboxen. Ich war innerhalb von 2 Stunden mega reich. Es ist super. Die Story ist großartig. Die Charaktere sind fantastisch. Die Musik ist so gut. Du musst dich reinarbeiten. Du musst dich wirklich reinarbeiten. Es ist mittlerweile sehr viel freier, was Bugs angeht. Es hat immer noch 1-2 vereinzelte, die aber nicht spielberechtigt sind, so wie es damals, als es rauskam. Aber wie du schon gesagt hast, wenn du ein Rollenspiel suchst, wo du wirklich eine Rolle spielst, Kingdom Come Deliverance 1, fantastisch. Genauso wie der zweite Teil. Also ich habe jetzt Skyrim nur exemplarisch genommen, das ist jedes Fantasy-RPG, wo du einfach der Held bist und einfach schon alles kannst. Du bist einfach nur ein Peasant mit zu viel Luck. Ja. Du bist einfach ein Peasant, der zu viel Luck geskillt hat in seinem Leben. Aber es ist super. Es ist wirklich, wirklich, wirklich, wirklich das gut. Das ist so das, wo wirklich dieses von Zero to Hero Ding. Ja, das ist halt ja, so. 100%. Und dabei bist du nicht mal ein Hero. Du hast deine Ziele, die du hast, sind einfach nur, die sind narzisstische Ziele. Du hast keine weitreichenden Ziele, sondern du willst immer nur dein. Ich stell mir jetzt vor, ich bin jetzt der Held und ich will das jetzt machen. Nur bis du da hinkommst, kannst du so oft sterben. Weil du einfach, keine Ahnung, du bist ein Peasant. Du kannst dich du schneidest dich, greifst einen Kuhscheiße und stirbst an einer Infektion. Das war's. Dann. Tschüss. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich, wirklich gut. Kann ich wirklich nur empfehlen. Auch storytechnisch so gutes Game. Und es ist wunderschön. Dann habe ich mich hingesetzt, damit ich dann diesen Brocken durch hatte. Das hat, glaube ich, 70 Stunden gedauert oder so. Mit den DLCs habe ich noch dazu beendet. Da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, der zweite Teil ist raus. Die Leute sagen, der zweite Teil ist gut. Ich habe den ersten Teil nie beendet. Höchstens 8 Stunden gespielt. Also habe ich mich hingesetzt und habe Death Stranding 1 beendet. Es ist ein Kojima-Game. Es hat doch dieselben Kojima-Probleme. Storytechnisch. Du hast keine Ahnung, was in diesem Game passiert. Keinen Schimmer. Du hast am Ende einen Abschnitt von 1 Stunde und 8 Minuten, wo du durch einen Strand läufst, dich hinsetzt und eine Figur um dich rumläuft und dir den Plot erzählt. Absolut Cinema. Absolut 100% Cinema. Death Stranding 1 ist, ich verstehe es mittlerweile. Es ist super. Es ist wirklich gut. Das, aus irgendeinem Grund macht dieses Delivern von den Paketen abartig süchtig. Dieses Ausliefern von diesem Päckchen, dieses, hey, ich hab's geschafft, wieder Sachen freizuschalten, weil ich da 30.000 Pakete abgeliefert habe. Es macht irgendwie süchtig. Es ist weird. Oder neue Sachen, oder ich hab irgendwann, das heißt ja, es ist der Walking Simulator, ich bin irgendwann nur durch die Gegend gefahren, weil ich mir selber Autos und Motorräder auf meinem 3D-Drucker drucken konnte. Oder weil ich random irgendwelche Autos gefunden habe von anderen Mitspielern, die sie haben stehen lassen. Es ist so gut. Es ist so ein geiles Experiment gewesen, was der da durchgezogen hat mit diesen, mit der allgemeinen, mit dieser Welt, mit diesen Klettern und so weiter. Ich habe irgendwann angefangen, habe ich so Seilbahnen überall in der Welt aufzustellen, wenn ich von A nach B musste, dass ich in 5 Minuten da war. Bin dann mit Seilbahn gefahren. Fuck it. Es ist wirklich, es ist ein Experiment gewesen, aber es war ein sehr cooles Experiment. Ich gebe wirklich zu, Death Stranding, ich hab's falsch beurteilt damals. Ich finde, es ist ein großartiges Spiel. 100%. Ihr habt beide, ihr kennt sie nur, ne? Die beiden Teile, yeah, oder? Ja. Markus sagt vermutlich nichts dazu. Ich glaube, er kann ja nichts mit Kojima anfangen. Ich sag, dass ich nichts mit anfangen kann, aber ich kenne halt die Teile nur. Kennst du, okay, gut. Was mit dir, Jürgen, hast du eigentlich Death Stranding mal gespielt? Ich hab's zwar hier, aber ich hab's nie angefangen. Ist auch wieder so ein Game, wo du dich reinarbeiten musst, aber ist ja cool. Ja, ich weiß. Dann habe ich beendet Mandragora. Das war ein sehr, sehr cooles, wie heißt es? Metroid-like, so Metroidvania. Metroidvania, Dark Souls Kämpfe. Mit Dark Souls Kampfsystem. Okay. Das war cool. Also halt mit Dark Souls Schwierigkeit. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Der Endfight hat mich, glaube ich, 30 Haarbüsche gekostet. Aber es war sehr, sehr geil. Es war echt brutal schwer am Ende. Danach Mafia The Old Country. Ich habe Mafia The Old Country nicht in meiner Liste. Dennoch ist es ein gutes Mafia. Es hat Spaß gemacht. Es war ein gutes, sehr, sehr kurzes Game. Es waren vielleicht 8 Stunden, dann war es vorbei. Aber es war gut erzählt. Es war eine typische Mafia-Story. Ja, lieber geil, so, wie sich die und Leute, du erzählst einfach deine Geschichte aus, als wenn du es halt unnötig in die Länge ziehst. Ja, ich fand es geil, wie sich die Leute aufgeregt haben über das Ende. Oh, das Ende ist so schlecht. Ich sag, habt ihr jetzt einen Mafia-Film gesehen? Habt ihr jetzt ein Mafia-Game gespielt? Die sind so. Dann habe ich endlich beendet Void Bastards. Kennt ihr das? Nee. Nee. Void Bastards ist so ein. Du bist so ein. Im Prinzip bist du ein Strafgefangener, der für eine KI Sachen auf anderen Raumschiffen finden muss. Es ist ein Roguelike. Okay. Und jeder Run, du kommst dann bis zu einer bestimmten Stelle, bis du was Bestimmtes gefunden hast, und da speichert der Run erst. Wenn du stirbst, musst du immer wieder von vorne anfangen. Das heißt, du kannst Sachen leveln, kannst Sachen finden, aufleveln und so weiter. Und da habe ich mich nachts hingesetzt und habe endlich einen Run beendet. Und das hat Ewigkeiten gedauert. Ich glaube, ich habe 14 Stunden habe ich für den Run gebraucht und habe ich ihn endlich gehabt. Nach Ewigkeiten. Also, war aber cool. Das Ende war halt auch so, es hört halt auf. Klassiker. Dann habe ich durchgespielt. Echoes of the End. Markus. Echoes of the End ist gerade im Angebot und es wurde überarbeitet. Ich und, weiß, es kostet, glaube ich, 20. Es wird, absolut. Darüber rede ich drüber später noch. Das ist ein sehr gutes Spiel. Ich bin gerade mit einem anderen Spiel noch in Versuchung, das 35 kostet. Welches? reden wir bestimmt noch drüber bei euch. Dann gab es Lies of P, habe ich dann endlich beendet. Der Lies of P ist ein absolut wunderschönes Souls-like. Es ist ein sehr, sehr geiles Game. Absolut empfehlenswert. Der vorletzte Kampf ist der schwerste Kampf im Game und ein absolutes Stück Scheiße. Der vorletzte Kampf ist ein absolutes Arschloch. Ich habe, glaube ich, 6,5 Stunden saß ich an dem Fight, bis ich ihn endlich hatte. Oh, aber deswegen mag ich Souls Game so sehr, weil du danach sagst, yes, fuck you, yes, weiter, ich krieg das hin. Großartig. Dann habe ich beendet Death Stranding 2, dazu kommen wir später. Danach gab es ein Remake dieses Jahr, was ich durchgespielt habe, war das sehr, sehr großartige Metal Gear Solid 3 Delta. Es ist Metal Gear. Ja, das fasst es erschreckend gut zusammen. Es ist Metal Gear Solid. Metal Gear Solid ist halt Metal Gear Solid 3 und es ist halt Metal Gear Solid 3. Das ist halt fantastisch. Es ist absolut großartig. Oder wie man es nennt, absolut Cinema. Es ist. es ist ein Kojima-Game. Es ist das beste Metal Gear der Reihe. Es ist das beste Metal Gear der Reihe, richtig. Dann habe ich ein Erstlingswerk durchgespielt, Eternal Strands. Darüber rede ich später noch ausführlich drüber, aber ich kann es von dieser Seite auch nur empfehlen. Es ist ein sehr, sehr schönes Action-Adventure gewesen. Mit großen Welten, mit coolen Charakteren. Man kann romancen, ich war happy. ich konnte den Charakter romancen, den ich am besten fand. Es war wirklich ein absolut schönes Erstlingswert von dem Studio. Es war ein sehr, sehr geiles Game. Dann habe ich, nachdem ich erst angefangen hatte am Anfang des Jahres, dann gelesen habe, es gibt kein Ende, sondern das DLC gibt erst das richtige Ende. Also habe ich dann gewartet und habe es dann so irgendwann gegen Ende des Jahres wieder aufgegriffen und zu Ende gespielt. Und zwar Assassin's Creed Shadows plus dem DLC. Von den modernen Assassin's Creeds her ist es das beste Assassin's Creed, finde ich persönlich. Also nicht das Beste, sondern das Zweitbeste. Das Beste ist immer noch Odyssey. Von den moderneren Assassin's Creeds. Das Assassin's Creed Shadows fand ich gut. Ich fand's wirklich gut. Es ist nicht auf meiner Liste, sondern einfach nur erwähnenswert. Ich warte halt immer noch, dass es ins Angebot kommt. Irgendwie ist es ganz Ubisoft untypisch, dass es überhaupt nicht in den Sale kommt. Ja, ist sehr weird, das stimmt. Es war nur ganz kurz im Sale für so 54 oder so. Dennoch, es ist ein gutes, solides, modernes Assassin's Creed, sagt man so. Ich mag beide Charaktere. Ich mag Yasuke und ich mag die Dingens. Ich habe hier einen Namen vergessen. Naoe. Finde die beide super. Das Spiel ist ein super Game. Modernes Assassin's Creed. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist Ubisoft Slop. Aber es macht immer noch. Also mir macht es immer noch Spaß. Habe ich durchbeendet. Lost Soul Aside. Kommen wir zu was Näherem. ich habe mit Freunden einen Tactica-Run mit Baldur's Gate 3 gespielt. War interessant, das mal im Multiplayer durchzuspielen. Das machen der Jürgen und ich gerade übrigens auch. Mit einem Multiplayer-Run. Da ist das Spiel nochmal eine komplett. Nächstes Jahr dann zurück, ja, gerne. Das ist auf jeden Fall eine sehr andere Erfahrung, finde ich. Wenn ja, es fühlt sich dadurch komplett anders an, ja. Es fühlt sich komplett anders an. Fehlt mir noch. Ja, ich habe es mit zwei anderen Freunden durchgespielt. Es war sehr interessant, dass man aus anderen Sicht zu sehen. Es war, also aus einer Multiplayer-Sicht zu sehen. Es war sehr interessant. Es war gut. Es ist Baldur's Gate. Ist gut. Dann nach Ewigkeiten durchgespielt. Max Payne 1. Die Konsolenversion ist fürchterlich. Aber ich hab's durchgesorgt. Es war. Oh boy. War das anstrengend. Aber es ist Max Payne. Ich liebe Max Payne. Ich freue mich auf das Remake, wenn das irgendwann mal kommen sollte vom ersten Teil. Schade, dass der englische Sprecher gestorben ist von Max Payne. Das war sehr, sehr schade. Der war so cool. Auf jeden Fall, das ist Max Payne. Max Payne ist großartig. Dann ein Spiel. Ich werde später noch erfreulicher darüber reden, aber ich muss es hier einfach erwähnen, weil es absolut fantastisch ist. Ich liebe Schrott. Wie wir alle wissen. Ja, ich liebe Schrottgames. Ja, ich liebe Schrottgames. Ich bin gespannt, was kommt. Und da ist mir ein Game in die Hände gefallen, als ich hatte den Jürgen besucht auf dem Weg noch zurück, habe ich gesagt, komm, ich gucke noch mal ganz kurz in dem Spieleladen meines Vertrauens. In den Brüller. Und und guck da mal nach, was ich da so finde. Und hab da ein Game gefunden namens The Inquisitor. Das ist, glaube ich, eins der beklopptesten Spiele, die ich je gespielt habe. Es ist so dumm, so herrlich dämlich. Die Story ist fantastisch, die Welt ist einfach nur irre. Ganz kurz, ich rede später noch ausführlich darüber, ich muss nur ganz kurz sagen, dieses Spiel sieht aus, als wäre es von aus der PlayStation 3, aber es kommt von der PlayStation 4. Es ist ein PlayStation 4-Game vom letzten Jahr. Und es sieht aus wie ein verbundenes PlayStation 3-Game. Die Welt, in der du da drin bist, ist folgendes. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, sondern hat sich befreit und hat alle umgebracht und die Welt erobert. Und er schläft. Das heißt, Jesus ist nicht gestorben, er schläft einfach nur. Ah, und du bist ein Inquisitor. Es ist irre. Absolut irre. Aber darüber rede ich später noch. Danach gab es Postal 4, No Regards. Ja, fuck that game. Ich meine natürlich weiter. Ghost of Yote. Markus hat dieses Game unbewusst perfekt beschrieben. Du hattest aus irgendeinem anderen Game, ich weiß nicht mehr welches, hattest du gesagt, den folgenden Satz. Ich hätte nicht gedacht, dass mir eine 0815-Story so gut präsentiert werden kann. Das trifft's perfekt zusammen. Das trifft's perfekt. Okay. Perfekt. Ja, es ist ja wirklich gruselig perfekt eigentlich. Ja. Ja. Es ist so. Es ist, die Story ist 0815. Es ist weder auf meiner gut auf meiner Schlechtliste. Es ist einfach nur da. Es ist ein solides, gutes Game. Es ist mehr von Ghost. Es ist so. Spaßig. Dann gab es endlich Tales of Graces F. Dazu kommen wir noch. Habe ich es auch endlich beendet? Furchtbares Ding. Dann Assassin's Creed 1. Nach Ewigkeiten. Weil alle Leute haben geredet von dem DLC. Es gab ein kostenloses DLC zu Mirage. Was sehr, sehr, sehr, sehr gut sein soll. Aber ich hatte keine Lust, Mirage nochmal zu spielen. Also habe ich Assassin's Creed 1 nochmal gespielt. Einfach so. Also komm, ich spiele den ersten nochmal. Ja, es hat clunky as fuck, das Game, ne? Außerdem ist auch unser Assassin's Creed Cast dran schuld, wo wir beide drüber geredet haben. Weil den hatte ich nämlich auch währenddessen gehört, immer so, komm, ich spiele den ersten nochmal. Es ist immerhin, es ist Assassin's Creed 1, es ist halt ein großartiges Game. Dann habe ich Mind's Eye beendet. Dazu kommen wir später noch. Dann das fantastische Dispatch. Markus kauft den Dispatch. Ich sag doch, ich brauche noch 35 Euro, aber ihr gebt ja keine Top 15 zu. Sonst erhöhen wir noch auf 77 für dieses Jahr. Bis nächste Woche. Kauft ihr Dispatch, ist absolut großartig. Absolut empfehlenswert. Danach Lego Horizon Adventures. Dazu kommen wir später noch. Und zu guter Letzt, was ich da dieses Jahr abgeschlossen habe, ist Tomb Raider Legend. Jetzt fragt ihr euch, warum Tomb Raider Legend? Ich habe über die PlayStation habe ich dieses. Ich habe auch wie Markus nicht dieses Essential, also nicht dieses Extra genommen, sondern mir hat man dieses Premium angeboten für 13 Euro. Premium genommen. Ja, für 13 Euro für den Rest des Jahres, also für die restliche meiner Zeit. Das sind 120 Tage. Ich so, ja, komm, fuck it. Und da war Tomb Raider Legend. Ich so, Legend habe ich lange nicht mehr gespielt. Manchmal sind wir echt von Nostalgie geblendet, weil das Spiel war ganz schön scheiße. Wie konnten wir das nur damals als ein gutes Tomb Raider abstempeln? Es gab es war, nicht mehr. Ja, es war viel zu kurz. Es hört einfach auf. Ja, zu den Zeitpunkt gab es ja unter anderem Uncharted noch nicht. Stimmt, ja. Ich glaube nicht, nein. Aber wenn du keinen das Vergleich war zu PlayStation hast, dann kann es nur gut sein. Das war echt furchtbar, das Game. Übel. Die Story war dumm. Die Charaktere, die sie da haben eingebaut haben, die waren einfach nur da. Die wurden nicht erklärt. Ihre drei Freunde da, sie selber ist halt ja Lara Croft halt, ne? Ich bin Lara Croft, richtig. Ich bin Lara Croft, ich hab Titten. Und dieses Ding gehört in ein Museum. Es war echt kein gutes Spiel. Ich hab echt vergessen, wie scheiße dieses Game eigentlich war. Ja, das war's. Das war meine Liste. Da waren schon einige Kracher dabei. Ich bin sehr stolz auf die 47. Das war immerhin mehr als letztes Jahr. Ah, gut. Da fehlt nur noch unser Jürgen. Jürgen, wie schaut's bei dir aus? Was war bei dir alles dabei? Oh, Dann legen wir doch einfach mal los. Ich habe es ziemlich ruhig angehen lassen. Am Anfang habe ich erstmal Asterix und Obelix Slap Them All 2 durchgespielt. Ah, da warst du, glaube ich, sehr krank, sobald ich noch weiß. Hat das deine Freundin mitgebracht? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist ja so ein Sidescroll-Beat'em-up, ja, aber in der krassen Comic-Grafik. Es sieht halt wirklich so aus, als würde sich der Comic bewegen. Das ist cool. Es hat nur genau die gleichen Krankheiten wie der erste Teil, dass du einfach die gleichen 5 Arten Römer verprügelst. Und dass dann halt irgendwann repetitiv wird. Ansonsten passt es. Es erzählt halt die normale Asterix- und Obelix-Sache. Sie kommen irgendwo hin und brauchen, und diejenigen brauchen halt Hilfe gegen die Römer. Hurra, hurra. ist ja auch nicht wichtig. Es ist Asterix und Obelix. Und es macht halt einfach Spaß. Und die beiden spielen sich auch unterschiedlich genug. Kann ich nur jedem empfehlen, der Sidescroll-Beat'em-Ups mag. Es spielt sich sehr fluffig, es sieht super aus und es ist Asterix und Obelix. Ja. Als nächstes kam dann Neon Blood. Ein Cyberpunk-RPG, aber ein sehr kurzes. In Pixel-Optik. Ich glaube, ich dachte, das ist halt Adventure, ehrlich gesagt, habe ich gedacht. Aber es ist ein RPG, interessant. Ist ein leichtes RPG, aber es ist jetzt nichts, wo du dir groß Gedanken um dein Bild oder so ein Blödsinn machen musst. Das ist halt einfach. Aber es ist halt in Pixel-Grafik, es ist sehr atmosphärisch, es erzählt eine sehr straighte Geschichte. Und es ging, glaube ich, wirklich nur 4 Stunden oder so. Da bist du voll schnell durchgefetzt. Kann ich nur jeden empfehlen, der so ein Cyberpunk-Setting mag. Oh, ist immer gut. Deshalb, Neon Blood kann man mal machen. Ist so ein kleiner Geheimtipp. Einfach so für 15, 20 Euro kann man sich das gerne mal snacken. Gefolgt von meinem dritten Elden Ring Run. Wo ich endlich die Platin geholt habe. Was hat. Wie anstrengend war die Platin? Die Platin ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Du musst nur alle Bosse im Spiel finden. Du musst halt alle legendären Items finden. Das sind aber einige Bosse im Spiel. Nein, also alle relevanten Bosse. Also nicht jeden Subboss. Und es ist also, es gibt relevantere Bosse und die musst du halt gemacht haben. Und du musst das Spiel halt alle 3 Enden durchgespielt haben. Also sprich, du brauchst halt 3 Runs. Mhm. Also nicht schwer, einfach 3-mal durchspielen. Ja, easy. Plus alle Bosse besiegen, die relevant und schwer sind. Und alle Legendary Items. Also ja, genau. Und du musst deine Waffe einmal komplett aufgewertet haben, was du sowieso tust. Ja, komm, Markus, let's go. Easy. Du musst dein taktisches Wissen einfach nur umbauen. Ich muss es aber auch anwenden können, deswegen sage ich nehme Jürgen als Guide. Ja, Stefan und ich können dich beide begleiten. Man kann ja zu dritt durchs Spiel gehen. Richtig. Wenn du möchtest. Ich habe genau die taktische Idee, wie wir den Boss bekämpfen. Ich kann es nur nicht. Nach Elden Ring habe ich mir dann was sehr viel Simpleres geschnappt, nämlich The Stanley Parable. Ah! Wunderschönes Game. Das erste Mal in meinem Leben gespielt, tatsächlich. Deshalb sage ich jetzt noch nicht viel dazu. Gefolgt von Halo 1 Remastered oder Master Chief Collection oder wie auch immer man das jetzt nennt. Ich liebe Halo 1. Es ist mein Lieblings-Halo neben Reach. Oh. Ja, ich mag halt vor allem die Atmosphäre. Die Flood-Level an sich sind scheiße, aber ich mag die Atmosphäre davon. Wie halt alles um dich herum langsam total den Bach runtergeht. Es ist halt richtig, richtig gut. Und das Gunplay ist halt ungeschlagen. Das Halo-Gunplay ist das Beste auf Konsolen. Das ist das Positivste, was ich sagen kann. Die Schrotflinte macht drin ordentlich Bums. Aber das ist das einzig Positive, was ich sagen möchte. Dann habe ich Streets of Rage 4 durchgespielt. Schöner kleiner Sidescroll Beat'em Up, wie ich sie ja immer gerne spiele. sieht wunderbar aus. Es ist halt Streets of Rage. Entweder du liebst es oder du hasst es. Ja, das stimmt. Gefolgt von einem Spiel, in das ich viel zu viel Zeit investiert habe für das, was es ist, nämlich Suicide Squad Kill the Justice League. Es ist ein Spiel, ja. Das ist a game, ja. Ja, es ist ein Spiel. Ist ganz gut. Es ist ein Spiel. Aber da kommen wir jetzt später noch zu. Dann habe ich Unpacking durchgespielt. Was für ein schönes, chilliges Game das doch ist. Ja. Sehr entspannt. Ich mag, wie es eine Geschichte erzählt, ohne eine Geschichte zu erzählen. Es ist ganz fantastisch. Und das ist da tatsächlich, ich meine, ich habe es auf der Switch gespielt, aber es ist eine Platin, die du in anderthalb Stunden oder sowas dir holen kannst, wenn du dich ranhältst. Ja, ja, das stimmt. Dann habe ich Batman Arkham Asylum mal wieder nach all den Jahren durchgespielt. Oh. Und es ist immer noch genauso gut wie damals. Es ist für mich immer noch das beste Arkham-Game, weil es das kompakteste ist und die kompakteste Geschichte erzählt. Mhm. Die ganze Atmosphäre mit dem Joker und seinen Durchsagen. Oh. Dam, badam, dam. Ja, genau. So oh, gut. Ich liebe dieses Spiel. Es ist so gut. Dann Monster Hunter Wilds. Sage ich später noch was zu. Heben wir uns das auf. Nee, das wird zwischen Stefan und mir eine kleine Diskussion geben, das weiß ich. Ich werde da definitiv mitreden. Ich habe es nur tatsächlich noch nicht durch. Ich weiß, aber dann hör uns gut zu. Ach, ich rede da mit. Ich habe schon ein bisschen was gespielt. Ja, ja, klar, gerne. Ja. Gerne. Dann habe ich DuckTales durchgespielt, die NES-Variante. Wuhu. Und es ist so schön oldschoolig. Ja, es ist so Gaming in seiner pursten Form. Kann man echt machen. Vor allem das Spiel ist in einer halben Stunde durchgezockt. Es ist großartig. Ja. Ich empfehle nur, sich über Save State einen Checkpoint vor jedem Boss zu machen, weil das sonst so anstrengend ist. Aber das muss jeder selber wissen, wie puristisch man da für sich selbst sein muss. Bei einer halben Stunde? Wie viele Save Points braucht man da? Ja, das Spiel hat halt 4 oder 5 Level und jedes Level davon hat halt einen Boss. Und ich würde bei jedem Boss halt einen Checkpoint setzen, damit du nicht das ganze Level nochmal durchspielen musst. Hm. Weil es ist halt NES-Arcade-Zeit, da gibt's keine Checkpoints. Oh ja, oh stimmt, ja. Und die Level sind, auch wenn sie jetzt nicht riesig sind, umfangreich genug, dass es dich schon nerven kann, meiner Meinung nach. Dann habe ich nach all den Strapazen der letzten Jahren mal wieder das Original Final Fantasy VII durchgespielt. Och. Es war einfach mal wieder Zeit, nachdem Rebirth mir so in die Eier getreten hat. Das muss ich aber auch endlich mal machen. Oh, und es hat so... zu erfahren, wie gut es ist. Ja, das ist genau das, Markus. Es ist genau das. Dieses, du siehst, warum es diesen Status hat, den es hat. Es ist so unendlich gut. Es ist ein Spiel ohne. Es ist einfach ein Spiel ohne echte Längen. Es ist ein Spiel, was eine unglaublich coole Geschichte erzählt. Das Kampfsystem wird dir bis zum Schluss nicht langweilig. Es ist einfach nur gut. Der Abwechslungsgrad, wie dir die Geschichte erzählt wird, wie du auch selbst interaktiv eingreifen kannst und verschiedene Zweige in der Hauptstory gehen kannst. Das, aber ja, die es jetzt gut finden. Finden es gut, das Remake, weil sie nicht wissen, was sie verpassen. Ja, meine sehr persönliche richtig. Meinung. Ich habe halt auch schon, das Problem, was ich halt auch schon gehört habe, ist, auch bei mir in meinem Discord, hier ist halt eine, die hat sich halt die Remakes gekriegt. So, warum holst du die Remakes? Warum spielst du nicht das Original? Ja, das Original ist so alt. Ich so, fuck you. Ja, so wie, ist kein würde, Grund. Das ist so, als würde man sagen, ja, ich kann Kevin allein zu Hause nicht gucken, der Film ist so alt. Der Film ist so alt. Ich gucke lieber den neuesten Kevin alleine zu Hause von vor 2 oder 3 Jahren, weil der ist neuer. Ja, richtig. Neu ist immer besser. Nein, ist es nicht. Schlimm. Das ist der älteste und beste Regen. Nein, da hat Barney nicht recht. Da hat Barney sowas von Unrecht mit. Da habe ich ihm noch nie recht gegeben. Dann ein schönes, feines Spiel direkt nachgelegt mit Lego Star Wars Die Skywalker Saga. Oh, das war so geil, das Ding. Der Humor ist so gut. Der Humor ist einfach nur fantastisch. Ich gebe einfach nur das Beispiel, was ich bei dem Podcast, wo ich Stefan es in seiner Liste hatte, gesagt hatte, du fängst halt den vierten Teil an. A New Hope, der auf dem Schiff ist, wo ja auch Leia R2 die Todessternplan gibt. Und dann siehst du halt die beiden Droiden, Protokolldroiden und halt einen Astromech-Droiden und dann werden die auf einmal platt gemacht. Und ich so, hä? Ja. Und dann kommen erst R2 und 3PO rum und denkst, ja, die hatten gar nicht die richtige Farbe. Ich fand's geil, wo du wo du Episode 7 oder 8 spielst mit Kylo Ren, der ständig sein Shirt ausgesucht hat. So geil. So geil. Ist geliebt. Herrliches Game. Absolut. Und vor allem, wenn man möchte, kann man so unendlich viel Zeit in diesen Leveln verbringen, weil es so unendlich viele Sidequests da drin gibt. Ja. Also, wenn man möchte, ist das Spiel fast eine Never-Ending-Story. Aber ich wollte nur Story durchspielen und habe ein paar Sidequests gemacht. So hat es für mich einfach die richtige Länge gehabt. Also ich finde es ganz, ganz super. Und wo Lego draufsteht, ist halt Lego drin. Du weißt, was du bekommst. Richtig. Dann habe ich Pokémon Blau durchgespielt. Ja. Oh. Ja, vor allem so ganz gut. Stolz bis heute. Ich habe es in 11 Stunden und 11 Minuten durchgespielt. Oh, wow, cool. So lustig. Was soll ich zu Pokémon Blau sagen, was nicht schon längst gesagt wurde? Es ist pure Nostalgie. Es ist immer noch ein schönes Spiel, aber man kann halt eben vor allem das sehr langsame Spieltempo nicht mehr, das kann man nicht mehr schönreden. Ja. Dein Charakter bewegt sich langsam, das Spiel selbst ist sehr langsam. Es zieht sich manchmal ein bisschen und aber an sich ist es, weil es nun mal auch das erste Pokémon in seiner pursten Form. Ich persönlich halte immer noch die dritte Generation für die beste. Aber das ist Geschmackssache. Aber Pokémon Blau ist Pokémon Blau und der Legendenstatus, den kann man dem nicht absprechen. Nee, 100%. Der hat ja den Grundstein gelegt dafür, dass die Pokémon Company jetzt so reich ist, dass sie auf alles scheißen können. Ja. Wenn ich das mal so kurz in die Runde schmeißen darf. Ja. Dann habe ich einen meiner großen weißen Wale endlich besiegen können, nämlich Bayonetta Origins. Ein Spiel, wo ich immer und immer wieder zu Stefan gesagt habe, so, als nächstes spiele ich aber auf jeden Fall Bayonetta Origins. Und das habe ich jetzt, glaube ich, 3 Jahre, alle 3 Monate zu ihm gesagt. Es war so ein typisches Meme einfach nur. Das ist zwischen uns echt zum Meme geworden. Diesmal spiele ich es wirklich und der Stefan nur, ja. Das ist wie GTA 6 kommt raus. Ja, aber wirklich. aber da möchte ich später noch was zu sagen. Aber wie gesagt, es ist vollbracht. Ich hab's durchgespielt. Das nice. Meme hat sein Ende gefunden. Yay! Dann habe ich, weil ich einfach die Pause bewusst gemacht habe, dann habe ich Batman Arkham City durchgespielt. Ah. Es ist quasi Batman Arkham Asylum, nur in größer. Batman Open World. Ja. Ich persönlich finde, dass es das nicht gebraucht hätte, aber das Open World Korsett stört nicht. Nö. Ich finde nur, dass man teilweise ein bisschen zu lange durch die Gegend gleiten muss oder wenn man dann Catwoman ist, ein bisschen zu lange durch die Gegend peitschen muss. Es zieht sich etwas, das Game. Ja, dadurch, dass sie halt diese große Stadt dahin gebaut haben. Aber natürlich ist es dieses klassische, wie auch schon beim ersten Teil, dieses Ich bin Batman. Ja? Es gibt keine Spielereihe, selbst die Telltale-Spiele nicht, wo du so bist, so richtig so Ich bin Batman bist. Ja. Ja. Weil die ganze Zeit, wenn du irgendwo an der Wand bist und jemand dann heimlich wegsnackst und dann die ganze Zeit Ich bin Batman. Ja. Und Arkham City, wie gesagt, es ist halt einfach nur Arkham Asylum in größer. Entweder man mag es oder nicht. Ich mag es ein klein bisschen weniger als den ersten Teil, weil sich halt die Laufwege unnötig lang sind. Aber es ist immer noch ein ganz, ganz, ganz großartiges Spiel. Same. Aber mit einer same. Unglaublichen ja. deutschen Synchro. Ja, war beim ersten Teil ja auch so. Fantastische deutsche Synchro. Ich meine, du hast David Nathan als Batman. Ja. Ja. Und das, ich habe jetzt was den Namen nicht drauf, aber du hast den Sprecher von Bryan Cranston, der den Joker spricht. Ja. Ist auch der Sprecher von Monk übrigens. Ja. Stimmt, ja, ja. Ganz, ganz großes Kino. Ich meine, ich verstehe, warum man es auf Monk. Englisch spielt, wegen Kevin Conroy und Mark Hamill. Ja, kann ich total nachvollziehen. Aber die deutsche Synchro steht dem gefühlt in nichts nach. Und das ist aber nur meine bescheidene Meinung. Das stimmt aber auch. Gebe ich aber auch zu. Wie gesagt, es ist halt nur Mark Hamill und Kevin Conroy sind halt Mark Hamill und Kevin Conroy. Richtig. Ikonischer geht's halt nicht mehr. Rest in Peace, Kevin Conroy. Ja, Rest in Peace an dieser Stelle. Dann habe ich Cat Quest 1 durchgespielt. Wie eben schon bei Markus erwähnt. Ein schönes kleines Abenteuerchen. Ja, mit schönen kleinen Katzenwortspielen. Es überfordert einen nicht. Es ist einfach ein schönes, kleines Action-Adventure. Nichts Aufregendes. Aber es ist halt... Ich würde es fast ein cozy RPG nennen. Ja, es ist halt so... Man kann es ganz entspannt runterzocken. Ohne Stress. Und das hat mir sehr gut gefallen. Du hast doch den dritten Teil irgendwann gespielt, Stefan, oder? Ich habe den dritten Teil durchgespielt gehabt, ja. Der mit den Piratenkatzen, das war ganz cool. Wie gesagt, der zweite und der dritte Teil stehen mir ja noch bevor. Haha. Dann Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Das NES-Game. Auch so, genauso wie DuckTales, ein ganz kurzes Sidescroll-Ding, was ein bisschen untypisch ist. Aber wie willst du Baloo sonst umsetzen? Schwierig. Ja, schon. Schwierig. Action-Adventure mit meinem Shooter-Einlagen. Ich meine, ich fand es nicht so schön wie DuckTales, ehrlich gesagt. Mir steht auch noch das Chip und Chap-Spiel tatsächlich noch offen. Es war alles in dieser Disney Afternoon Collection drin, die im Angebot war. Und das, wenn ich mir so überlege, wenn ich mir so überlege, Captain Baloo, so eine Art Uncharted mit Captain Baloo wäre schon geil. Ja, aber weiß nicht, das muss ja auch immer mit Baloo dann zu Louis und dann erstmal einen Margarita trinken. Ja, und Don Canaille ist ja oh, das wäre super. Ja, da müsstest du die deutschen Sprecher aber herkarren. Das ist schwierig, glaube ich. Weil der Sprecher von Don Canaille ist einfach der Deutsche, der ist einfach ikonisch. Das kriegst du nie wieder so. Egal, wer der Nachfolger wird. Für die deutschen Sprecher, ich würde es mir einfach sofort Vollpreis, egal was, kaufen. Ja, kann ich total verstehen. Aber wie gesagt, das Spiel kann ich nicht unbedingt empfehlen. Es ist sehr unnötig schwer an manchen Stellen, aber es ist wie bei DuckTales. Es geht halt auch nicht lang. Es geht vielleicht auch nur eine Stunde oder so. Das ist ganz schnell weggezockt, das Ding. Aber Safe States. Sonst wird's anstrengend. Aber wie gesagt, da muss jeder selber wissen, wie puristisch er sein möchte. Ja, da würde ich auch so Safe States nehmen. Ja, wie gesagt, es gibt natürlich Puristen, die dann jetzt rumheulen wollen, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich will da nicht 7 Stunden dran hängen an einem irgendwie 3/4 Stunden Spiel. Dann habe ich Fire Emblem 7 und 8 direkt hintereinander durchgespielt. Die DS-Teile? Nicht die DS-Teile. Die Game Advance-Teile. Advance-Teile. Nice. Also quasi Fire Emblem und Fire Emblem The Sacred Stones, wie sie bei uns hießen. Aber es sind eigentlich Fire Emblem 7 und 8. Und es ist Fire Emblem. Was soll ich noch groß dazu sagen? Die Game Boy Advance Optik davon ist einfach ein Traum. Die Charaktere sind alle super in beiden Teilen. Ich mag im achten Teil, dass du halt auch noch die Oberwelt hast, um noch so zu grinden und einfach so das Kampfsystem genießen zu können. einfach nur schöne Spiele. Kann man immer wieder machen. Bei Fire Emblem. Ich finde, das ist Grund genug. Ja. Weil Fire Emblem. Dann Baldur's Gate 3. Ja, weil Baldur's Gate 3, da haben wir in den letzten Jahren genug drüber gesprochen, glaube ich. Oder geschwärmt. Man kann nie genug von Baldur's Gate 3 reden. Man kann nie genug von Baldur's Gate 3. Ja, war aber immer noch kein Evil Run, auch wenn ihr euch das immer von mir wünscht. Du bist nicht so der Evil Run-Fan, kann das sein, von so Games? Nee, es ist, ich bin gerne der Held, es tut mir leid. Verstehe ich, absolut. Dann, weil aus Gründen, die wir jetzt nicht weiter auswalzen wollen, habe ich dann Baldur's Gate 1 gespielt. Und Baldur's Gate 1 ist nun mal ein absolutes Legenden-Game. Ja. Ja. Ich habe, glaube ich, fast 40 Stunden mit dem Spiel verbracht. Es ist wirklich, wirklich großartig. Da merkst du es, die ganze Welt, die sie damals aufgebaut haben, über Baldur's Gate auch so gut. Ja, vor allem, du hast halt dieses, es ist so pur, so reines Spiel einfach. Das ist halt, ich find's einfach nur großartig. Und die Charaktere sind abwechslungsreich genug, die du in deiner Party haben kannst. Ich mag die Dinger einfach. Der zweite absolut Teil, der steht noch auf meiner Liste. Ist aber noch länger. Ist halt nur ein gewaltiges, umfangreiches Ding. Da müssen wir mal schauen. Ja, Bogen erobern und so weiter dauert nur so 120 bis 200 Stunden. Das geht schon. Dann war Switch 2 Time mit Donkey Kong Bonanza. Das ist gut. Ja, so ein gutes Spiel. Banana. Ja? Banana. Dann kommt endlich ein Bundle raus mit einer super gestylten Switch 2. Vergiss es. Nicht. Heutzutage nicht mehr bei Nintendo. Vergiss es. Weil ich liebe es, dass du jedes Mal, wenn du eine Banane einsammelst, siehst, Banana. Jedes Mal. Banana. So gut. Dann war natürlich mein alljährlicher Dark Souls Remaster Run. Ja? Nice. Wie lang ist jetzt gebraucht? 10 Stunden, glaube ich. 10 oder 9 Stunden, ich weiß gerade gar nicht. Immer noch gut. Immer ordentlich schnell, das stimmt. Ja, ich bin kein Speedrunner, aber ich weiß halt, wo ich langlaufen muss. Ich spiele ja meistens mit den Zweihänder und mit den Zweihänder ist das Spiel quasi geschenkt. Ja. Weil der Zweihänder. I know. Da habe ich ja auch gespielt. Big Bonk macht Spaß. Ja, gerade der erste Teil. Das ist halt, da haben die Gegner halt überhaupt keine Poise. Ja, überhaupt keine. Weil du so schönes Staggern kannst, ist so wunderschön. Aber nur. Ach, so ein gutes Game. Könnt ihr auch nochmal spielen. Dann habe ich natürlich auch in Nostalgie gebadet mit Metal Gear Solid Delta. Ah. Ich habe die Leiter wieder genossen, wie jedes Mal. Selbstverständlich. Hab dabei tatsächlich auch festgestellt, dass das Lied tatsächlich neu von der Sängerin eingesungen wurde. Ja, aber auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich sag einfach, es ist anders. Und das ist nur zu viel Nostalgie, wenn man versucht, es schlechter zu bewerten. Ich sag einfach, es ist da, es ist die gleiche Sängerin, sie hat es mit dem gleichen Gefühl gesungen. Und mehr will ich ja gar nicht. Genau. Aber auch so, ich weiß, viele beschweren sich, dass es halt hier Unreal Engine 5 ist und deshalb vieles gleich aussieht. Ich finde, dass das ein hervorragend angepasster Unreal Engine 5 Spiel ist. Ich finde das Spiel ganz, ganz große Klasse. Also, wir können froh sein, dass Konami überhaupt irgendwas mit der Lizenz anstellt gerade. Ja, wir können uns einfach nur wünschen, dass hoffentlich der vierte Teil dann auch kommt. Oh ja, das wäre cool. Oh, was fehlt denn da? Der Collection fehlen die zwei PSP-Titel noch. Genau. Ace und Ace 2 und 4 im Prinzip. Fehlt nicht noch dieses Kartenspiel-Ding auch? Das ist Ace. Ace und Ace 2 sind die beiden Kartengames. Die fehlen noch. Da hat man noch die Zusatzmission für 3. 3 fehlt, also hat Peace Walker fehlt noch. Schauen wir mal. Ja, es muss ja dann irgendwann, wird dann nächstes Jahr bestimmt dann die Metal Gear Solid Collection 2 angekündigt. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Ich hoffe Teil 4. Ach, oh, das wäre so gut. Ja, ich glaube, da gibt es aber irgendwelche Probleme mit dem Code. Aber mal gucken. Meine ich gelesen zu haben. Vielleicht vertue ich mich auch. Was weiß ich. Konami Spaghetti Code. Ja, ja. Das war ja noch die frühen Züge der Fox Engine, glaube ich. Und ja, ich glaube schon. Da war es noch nicht ausgereift. Ja. Und da Meister Kojima seine Fox Engine natürlich mitgenommen hat, haben die damit ja anscheinend ein Problem. Aber vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf. Da sollte man mich jetzt nicht zitieren wollen. Dann habe ich einen Klassiker nachgeholt, den ich schon immer mal nachholen wollte, nämlich Journey. Oh. Ja, Journey. Hatte ich nie gespielt. Ich kenne nur den Legendenstatus davon und ich muss sagen, ich verstehe ihn jetzt. Hätte ich ihn ohne Erwartungen, ohne alles gespielt, hätte es mich, glaube ich, noch krasser geflasht, als es sowieso schon getan hat. Cool. Es ist eine beeindruckende Reise, muss ich sagen. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Dass es mich tatsächlich, obwohl ich ja wusste, dass es sehr bildgewaltig ist, man weiß nicht, worauf man sich da einlässt. Es ist so gut. Es geht doch nicht lang, glaube ich, ne? Nee, halbe, dreiviertel Stunde. Oh, okay, doch so schnell. Ja, es ist super schnell, aber es erzählt trotzdem super diese Reise. Es ist ganz, ganz toll. Dann war mein alljährlicher KOTOR-Durchlauf dran. KOTOR ist KOTOR. Ich meine, ich sag's gerne wie jedes Jahr, ein Jahr ohne KOTOR, ohne mich. Ja? Wie hast du ihn genannt? John Star Wars? Ich habe ihn diesmal Stefan zuliebe John Star Wars genannt, genau. John Star Wars. Nice. Ja, und dann hast du ja diesen Text, den ich auch extra für ihn gescreenshottet habe. Hier, ich bin John Star Wars. Pass gefälligst auf, wie du mit mir redest. Love it. Ein geil, es ist so, das hat noch meinen Fun. Diesmal war es ein Evil Run, wie ich letztes Jahr versprochen habe, tatsächlich. Nice. Dementsprechend war es John Star Wars dann der Herrscher der Galaxis. Finde ich schön. Dann habe ich auch wieder ein kurzes Spiel gespielt, nämlich Metal Slug 3. Metal Slug ist Metal Slug, 2D Run and Gun. Metal Slug 3 ist auch mein Lieblings-Metal Slug-Teil, hat den besten Humor. Ah. Ich mag das Ding einfach, es ist super. Und es hat, glaube ich, nur 2 Euro im Angebot gekostet oder so, da konnte ich nicht widerstehen. Besser als der Taktik-Teil. Ja, da kann Markus ein Liedchen von singen, ich weiß. Ja. Und dann kamen 3 der heißesten Spiele des Jahres hintereinander, über die ich alle dann beim nächsten Mal spreche. Nämlich Ghost of Yotei, was ich platiniert habe. Clair Obscur Edition 33, dieses kleine Indie-Game, über das sonst niemand spricht. Richtig, und ja, Dispatch. Wenn ich beim nächsten Mal drüber rede, es ist der beste Marvel-Film seit Endgame. Es ist so gut. Es ist geil. Ich liebe dieses Ding. Ich werde es, glaube ich, bis zum Ende des Jahres noch 2-mal durchspielen, einfach nur, um die Enden mir anzuschauen. Weil ich will mir die nicht auf YouTube anschauen. Nee. Okay, wir machen doch 77 noch drauf. Außerdem Invisible Girl, Best Girl. Wir werden bei der Top- und Flop-Liste sehen, ob ich es noch schaffe. Ja, ich mag Invisible Girl auch, aber ich mag Blond Blazer trotzdem, auch wenn viele sie langweilig finden. Ja, ich mag einfach, wie naiv schüchtern sie ihm gegenüber ist, finde ich ganz großartig. Es ist super. Die Charaktere sind so geil geschrieben. Die Voice Actor, der Wahnsinn, wie gut die sind. Ja, ist halt mit Critical Role zusammen. Das konnte nur gut werden. Ja. Ja, ihr habt mich übrigens das Studio, deren nächstes Game spielt übrigens in der Welt von Exandria. Und zwar ein Critical Role Adventure wird es sein. Ja, aber sie haben auch jetzt eine 2. Staffel von Dispatch angekündigt. Haben sie jetzt offiziell angekündigt, ja, oder? Ja, weil es jetzt so erfolgreich war, dass sie die Erlaubnis dafür haben. Oh. Das war lange in der Schwebe, ob eine 2. Staffel eben kommt. Aber das Spiel ist Gott sei Dank so beliebt gewesen, dass eine 2. Staffel kommt. Yes. Gott sei Dank. So, und ein letztes Spiel noch, das habe ich zu Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht durchgespielt, aber bis das Jahr durch ist, werde ich es durchgespielt haben und damit auch mein Spiel Jahr quasi game-technisch beenden, nämlich Persona 3 Portable. Es ist Persona 3, spielt es, Leute. Ach, es ist Persona 3. Da muss ich gar nichts weiter zu sagen, es ist Persona 3. Es ist Persona. Das ist mein Lieblings-Persona tatsächlich, liebe dieses Teil. Ja, ich habe nach Reload direkt Portable angefangen. Das sagt doch, glaube ich, alles über Persona 3 aus. Als die weibliche Variante. Da habe ich die weibliche Variante, die es in Reload halt nicht gibt. Ja, da habe ich mir die weibliche Variante genommen. Ich mag aber nicht, dass es so wenig Unterschiede dabei gibt. Da hätte ich mir doch ein bisschen mehr gewünscht, tatsächlich. Alles wandelt, aber ich hätte gerne noch so 2-3 andere Möglichkeiten als weiblicher Charakter gehabt. Die Musik unterscheidet sich und ein paar Texte sein, aber das war's. Ja, leider. Und halt natürlich die Romances, die du haben kannst. Und du kannst, glaube ich, dem Schwimmteam nicht beitreten, sondern nur den Tennisclub. Ja, und Akahiko kannst du romancen, den Boxer unter anderem. Ja, oh, und, was ich ganz widerlich finde, den kleinen Jungen. Ja, das ist weird. Das ist sehr weird. Weil dein Charakter ist wie alt? 16, 17, glaube ich. Ja, so ungefähr. Irgendwie sowas. Und der Kleine ist 12 oder 14. Oder? Und der Kleine ist 12 oder so. Nein. Es ist weird. Es fühlt sich falsch an. Es ist falsch. Deshalb ist Akihiko die einzige real choice. Richtig. Und ich mag, wie schüchtern er dir gegenüber ist. Es ist total putzig. Da fällt nämlich sein harter Typ nämlich ganz, ganz weit runter. Das ist total lustig. Nice. Aber wie gesagt, da hätte ich gern noch 1-2 Anpassungen mehr gehabt. Das halt ein bisschen, wie gesagt, nichts Weltbewegendes, aber so 2-3 Tweaks mehr daran, dass du ein Mädchen spielst anstatt den Jungen. Dass du das ein bisschen mehr spürst. Und da ist, glaube ich, der eine komplette Storystrang mit den MMO, mit der Lehrerin nicht dabei. Da wird dir sogar das weggenommen. Ja. Und da fühle ich mich fast schon bestraft, weil ich dem Strang eigentlich sehr gerne mag. Aber egal, es ist Persona 3, spielt es, Leute. Es ist Persona 3, spielt es, Leute, richtig. Ach. Und wie gesagt, das war's dann. Und damit werden wir am Ende der Listen angekommen. Wir haben zu viel Zeit, obwohl wir eigentlich gar nicht so viel Zeit haben. Wir nutzen halt, Sekunde. Wie Jürgen gesagt hat, die Ausrede mit ich habe ja keine Zeit für sowas existiert ab heute nicht mehr. Existiert einfach nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt während unseres Casts beschlossen, dass bis zum Ende des Jahres nicht 76, sondern 77 auf meiner Liste steht. Denn Dispatch kommt noch. Und danke, ihr beiden. Ich werde meine Top-Liste wahrscheinlich nochmal umschreiben dürfen. Du wirst es aber auch nicht bereuen, Markus. Nein, absolut nicht. Ja, und ich gebe es auch zu. Also, ich habe ja heute gesagt, Traveler's Rest 76, das fühlt sich so unrund an. Mit einer Schnapszahl 77 kann ich leben. Absolut großartig. Dann freut es euch auf die Top- und Flop-Liste von diesem ganzen Spaß hier. Von dem ganzen nur noch an Spaß, ja. Bevor wir gehen, noch ganz kurze Frage. Gibt es eigentlich irgendein Game, was ihr dieses Jahr unbedingt spielen wolltet, aber einfach nicht dazu gekommen seid? Digimon. Bei dir, Markus? Wenn ich jetzt Dispatch, es sind noch ein paar mehr, aber ganz oben für mich steht Digimon. Wenn ich jetzt Dispatch noch streiche, dann wäre es Simon. Simon ist Sorcerer, ja, stimmt. Ja. Es ist jetzt bei mir so spät im Jahr rausgekommen und hat nicht mehr in den Schedule gepasst. Ja. Ja. Keine Zeit. Wenn es ein Game gibt, mit dem ich mich dieses Jahr am liebsten mehr beschäftigt hätte tatsächlich, aber aus irgendeinem Grund bin ich einfach nicht dazu gekommen, weil mich immer wieder alles abgelenkt hat, ist es eindeutig Pathfinder Path of the Righteousness, weil alle DLCs raus sind und dieses Spiel alleine ohne die DLCs ist 200 Stunden lang. Und mit den DLCs ist es, glaube ich, 400 Stunden lang gefühlt. Naja, ich glaube, wenn ich wirklich alles beiseite lege und mich nur noch darauf konzentriere, habe ich nächstes Jahr vielleicht 10 Games. Wenn überhaupt. Kannst du das, dein ADHS lässt das doch gar nicht zu. Du brauchst ständig das Dopamin von was Neuem. Ja, das ist das Problem. Katastrophe. Ach. Ich sollte mir immer die Medikamente nehmen. Vielleicht hilft's. Jungs, ich danke euch, dass ihr hier wart und mit uns, dass wir wieder einmal wie jedes Jahr angegeben haben, wie viel Zeit wir haben, wo wir eigentlich keine Zeit haben sollten. Und wie viele Games wir durchgespielt haben. Es gibt, man muss ja auch dazu beachten, es gibt ja auch Leute da draußen, die spielen 1-2 Games im Jahr, wenn überhaupt. Die spielen 2 Games im Jahr. Ja, Hauptsache, sie spielen überhaupt was. Ja, und nicht so wie wir, die halt, wir leben dieses Leben einfach. Wir leben das einfach. Aber ich sag's gerne jederzeit. Immer wieder gern. Ich meine, irgendwann meinem Leben schaffe ich es noch dreistellig. Jesus Christ. Ich weiß nicht, ich glaube, dann lasse ich dir eine Flasche Shampoos zukommen. Ja, ohne Witz, ich auch. Das kommt dann, wenn die Kinder ausziehen. Wenn du das schaffst, kaufe ich dir ein Jahr lang Holy. Du, warten wir mal, bis die Kinder ausziehen. Hoffentlich gibt's Holy dann noch. Hashtag not sponsored. Wie gesagt, freut euch aufs nächste Mal, wenn wir unsere Listen endlich abarbeiten. Und das wird, ich kann es kaum erwarten. Das wird super. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch beiden, dass ihr hier wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.